Deutschlandfunk. Studio LCB. Gäste unserer Veranstaltungsreihe im Literarischen Kolloquium Berlin sind heute der Schriftsteller Wolf Haas und die Literaturkritiker Eberhard Falke und Richard Kämmerlings. Unser Moderator in Berlin ist Hubert Winkels. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Literarischen Kolloquium Berlin und zu Hause an den Radios. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einem Abend in unserer Reihe Studio LCB. Diese Reihe gibt es jetzt seit 19 Jahren. 1990 mit der Wiedervereinigung haben wir sie angefangen. Also das 20-jährige Jubiläum ist in einem Jahr fällig und es ist das 19. Jahr. Und es ist ein besonderer Abend und Sie werden auch gleich merken, warum. Aber Sie haben es wahrscheinlich auch schon vorher gemerkt. Sie haben in großer Zahl hier zum Wannsee hinaus gefunden. Das ist sehr schön. Eine der Besonderheiten dieses Abends ist, dass wir eine Auferstehung oder Wiederauferstehung feiern. Wobei es wie in den Romanen des Autors, um den es sich heute dreht, viel Wiederauferstehungen geht. Aber diesmal ist es insofern eine signifikante, als ein literarischer und mittlerweile auch filmischer Held von der Bühne verschwunden war, von der literarischen Bühne verschwunden war. Dass sein Erzähler vor allen Dingen von der Bühne verschwunden war, totgesagt wahrscheinlich vom Autor. Eine komplizierte hermeneutische Frage, wer hier tot war oder von wem totgesagt wurde und wieder da ist. Und diese Figuren heißen Brenner und der Erzähler oder Brenner und sein Erzähler. Sie sind wieder da und sie sind auch gleich im Titel des Buches einer von beiden und noch ein zusätzlicher Held vorhanden, denn das Buch, um das es heute hauptsächlich geht, heißt Der Brenner und der liebe Gott. Und im Zentrum dieses Romans steht wiederum eine Wiederauferstehung, eine sehr schmutzige Wiederauferstehung. Und ich konnte nicht umhin beim Lesen daran zu denken, dass es im Grunde der symbolisierte Akt der Wiederkehr von Brenner und seinem Erzähler ist, die da aus der Senkgrube nach einigen Jahren, 6 sind es, glaube ich, jetzt, die wieder ans Tageslicht gehoben wurden. Also, Der Brenner und der liebe Gott ist das Buch, das heute im Mittelpunkt steht. Der Autor, Sie werden es jetzt schon wissen, viele von Ihnen, ist der österreichische Erzähler Wolf Haas, den ich hiermit sehr herzlich begrüße. Grüß Gott. Und wie immer im Studio LCB werden wir vorher ein Gespräch führen. Vorher heißt vor der Lesung aus dem Roman und nach der Lesung auch. Und zu diesem Gespräch begrüße ich zwei sehr geschätzte Kollegen, zwei Kritiker, Eberhard Falke von der Süddeutschen Zeit und Deutschlandfunk und den Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Richard Kämmerlings. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Abend. Vielleicht fange ich mit einem kleinen Bekenntnis an, das eigentlich kein wirkliches ist. Ich selber bin sehr spät eigentlich erst auf Wolf Haas und seine Brenner-Krimis gekommen. Viele Literaturkritiker, Kollegen also, mussten mich drängen, bis ich irgendwann im Urlaub Komm, süßer Tod, 5, 6 Jahre nach Erscheinen als Taschenbuch gelesen habe. Und es war ein eigentümliches Phänomen. Alles sträubte sich in mir dagegen, einen Krimi zu lesen. Und als ich ihn gelesen hatte, quasi eine Nacht durch, musste ich alle vorhandenen Krimis hintereinander weglesen und wartete darauf mit einem gewissen Drängen, dass jetzt endlich der nächste erscheint. Ich gehörte schon nach der ersten Lektüre zum Kreis der Leute, die eine gewisse, naja, Suchterscheinung im Hinblick auf diese Figur Brenner, im Hinblick auf den Erzähler, im Hinblick auf die Sprache von Wolf Haas entwickelt haben und wusste erst mal gar nicht, warum. Es war einfach mal so ein Phänomen, das ich an mir festgestellt hatte und das relativ selten passiert ist, um nicht zu sagen, so in der Form noch gar nicht. Ich habe aber eben von vielen anderen gehört, dass es ihnen genauso geht. Und das wäre eigentlich auch schon eine Frage an meinen Kollegen Richard Kämmerlings, von dem ich weiß, dass er schon früher Romane von Wolf Haas besprochen hat und wahrscheinlich schon auch früher als ich mitbekommen hat, dass da irgendeine literarische Chemie wirkt, die sehr besonders ist. Ist es so, Herr Kämmerlings? Und wenn ja, können Sie sie für sich zumindest einigermaßen erklären? Es ist nicht so. Nee, ich habe, glaube ich, nicht früher angefangen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe eigentlich auch erst angefangen, als der bis dahin letzte Brenner, eben das ewige Leben, schon erschienen war und eigentlich damit im Grunde der Erzähler jedenfalls schon das Zeitliche gesegnet hatte. Es ging mir ein bisschen so ähnlich wie dir, aber ich habe dann eigentlich als erstes ein Hörbuch gehört, das weiß ich noch. Das war dann, man pendelt und Auto fährt, hat man immer viel Zeit und das Tolle daran ist dann wirklich, dass man von Anfang an, gerade als Norddeutscher, diesen ganz unverwechselbaren Ton, diesen Sound, diese Kunstsprache, die ein bisschen dann für einen Norddeutschen erstmal nach Österreich im Dialekt klingt, aber für Österreicher vielleicht dann genauso künstlich wirkt wie für uns, dass man die sofort im Ohr hat und auch nicht mehr aus dem Ohr rausbekommt. Und dann eben, wenn man dann die anderen bis dahin erschienenen Romane nach und nach gelesen habe, dann ging es mir eigentlich so, dass ich die ganze Zeit diesen Ton, diese Stimme einfach im Ohr hatte. Zu dieser Stimme wollte ich eben fragen, aber vorher an Sie auch die Frage, ich weiß, dass Sie auch erst relativ spät auf Wolf-Haas-Krimis gekommen sind. Ich will uns Kritiker nicht zu wichtig nehmen, aber bemerkenswert scheint mir doch zu sein, dass viele Kritiker es sehr spät begriffen haben, mit was für einer tollen Literatur wir es da zu tun haben, wo es schon Legionen von großen Fans gab, hat die Kritik so langsam erst gemerkt, was da los ist. Kann das sein, dass wir da irgendeine partielle Blindheit haben? Ich würde mir diesen Schuh nicht anziehen, weil die Wolf-Haas-Lektüre ist bei mir eine jahrelange Sehnsucht. Ich bin nur immer nicht dazugekommen. Es gab keinen konkreten Anlass. Es gab immer andere Dinge zu tun. Und ich bin kein klassischer Krimi-Leser mehr. Also ich habe so bei Chandler, Ambler, bei Hammett und Simenon und solchen Außenseitern wie Glauser, die habe ich sehr gründlich durchgemacht und dann habe ich aber mehr oder weniger aufgehört, weil ich muss gestehen, das Feld des Krimis, das hat für mich ein bisschen entropischen Charakter und das verwirrt mich zu sehr. Da komme ich nicht damit zurecht, aber wenn mir jemand nun den Wolf Haas ans Herz legt, dann kann ich guten Gewissens sagen, damit bin ich sehr glücklich. Ja, damit bin ich sehr glücklich. Das ist doch wirklich ein schöner Satz. Womit ist man denn da glücklich? Wir waren ja gerade schon dran. Sie sagten, der Ton, ne? Den will man denn wieder. Was ist das, was Herrn Falke glücklich macht an Ton? Also das Erste ist für mich der Humor. Das ist ganz, ganz klar. Das ist im neuen Buch, da kommen wir ja gleich dann noch drauf im Einzelnen, da gibt es eine schöne Stelle, wo davon die Rede ist, dass man beim Autofahren alles Mögliche machen kann. Man kann schreien zum Beispiel, das in dem Fall wird geschrien, aber man kann eben auch lachen, was man zum Beispiel bei der Zugfahrt, wenn man da Wolf Haas liest, eigentlich nur eingeschränkt tun kann. Man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Mitreisenden dann einfach ein bisschen debil halten oder so. Man da so still vor sich hin kichert oder anfängt zu lachen bei der Zugfahrt. Also insofern ist das mit dem Hörbuch schon ein ganz, ganz guter Einstieg. Mich hat von Anfang an dieser tiefschwarze Humor sehr beeindruckt, der eben dann eigentlich kein Verdienst von Brenner als Figur ist, weil der ist eigentlich zunächst mal eine Zusammenstellung aus verschiedenen Typen eben der Kriminalliteraturgeschichte vielleicht. Sie haben ja einige erwähnt, also so ein Hardboiled, ein bisschen abgehangener, älterer, latent etwas frauenfeindlicher oder jedenfalls missmutiger, oft schlecht gelaunter Typ. Aber das Entscheidende ist halt dieser Erzähler, von dem lange nicht klar ist, in welchem Verhältnis er eigentlich zu Brenner steht. Das ist also ein Meta-Rätsel, das sich durch die Romane hindurchzieht. Und dieser Erzähler, der hat eben diese unnachahmliche Mischung aus so einem Kneipenton, jemand, der in der Kneipe über einen guten Bekannten erzählt und irgendwelche verrückten Geschichten, die der erlebt hat, ausschmückt und oft auch so sehr scheinbar chaotisch und scheinbar verworren und scheinbar eben irgendwie unwichtige Sachen ständig erzählend dann die Geschichte voranbringt. Wer war der Lesende, wissen Sie das, bei der Hörbuch? Also ja, Wolf Haas selber natürlich. Sie haben selber gelesen? Ja, natürlich, das ist natürlich ganz wichtig. Also. Was Sie bei Wetter vor 15 Jahren nicht haben machen wollen, ne? Da kann ich mich dran erinnern. Das war etwas schwieriger vorzulesen, da ist ja eine Interviewstruktur hat und ich wollte das nicht mit verteilten Rollen lesen, weil irgendwie der ganze Witz dann nach hinten losgegangen wäre, wenn sich das wieder aufteilt. Aber den Brenner, der lässt sich gut vorlesen. Die Kritiken sind dann manchmal etwas persönlicher als bei den Büchern. Da steht dann so was wie, diese unerträglich schnarrende Stimme kann ich nicht aushalten. Aber das sind die Ausnahme. Dazu muss man jetzt sagen, es gab sechs Brenner-Krimis, als das Wetter vor 15 Jahren erschien. Wir sind quasi kurz vorgestoßen. Aber viele, glaube ich, die Sie schätzen mögen, glücklich mit Ihnen sind, wie Herr Falke, haben sich natürlich die Frage gestellt, dann gehen wir doch gleich zu diesem kleinen Rätsel. Warum haben Sie verkündet vor 7 Jahren, dass Sie mit Brenner ein für alle Mal Schluss machen, dann einen ganz anderen, wenn es denn ganz anders ist, auf den ersten Blick ganz anderen Roman geschrieben. Und jetzt ist der Brenner wieder da, und zwar brenneriger als je zuvor. Er steht sogar im Titel des Romans, was bis dahin nie der Fall war. Naja, damals ist mir vielleicht der Erfolg ein bisschen in die Quere gekommen. Am Anfang ist es zwar angenehm, wenn man wahrgenommen wird mit seinen Büchern, aber es ist dann ein bisschen gerade in Österreich auch übertrieben worden, und man hat dann so das Gefühl, man sollte den nächsten Brenner schreiben, der genauso sein sollte wie alle anderen. Und das ist eigentlich gegen meine Grundmotivation, weil ich glaube, dass ich ein etwas trotziger Charakter bin, und ich schreibe am liebsten Dinge, die man nicht schreiben darf. Also das war beim ersten Brenner, habe ich in einem Stil geschrieben, der nicht erlaubt war, für einen nicht veröffentlichten Autor schon gar nicht, mit grammatischen Fehlern und so weiter. Und die ersten Kritiken enthielten auch oft so eine Zeile wie: Ich bin froh, dass ich weiß, dass der Haas Linguistik studiert hat, denn wahrscheinlich macht er die Fehler absichtlich. Also es war immer so ein Entschuldigungsdiskurs. Und mit der Zeit hat sich das aber dann so zu meinen Gunsten gewendet, und es war eben das Erwartete, das man wollte von mir: Schreibt doch wieder so ein lustiges, freches Buch. Und das hat mich dann ein bisschen eingeschläfert eigentlich. Ich dachte, jetzt muss ich aufhören. Ich habe auch zu oft den Begriff Erfolgsautor gelesen, den ich hasse, und ich habe mir ein T-Shirt machen lassen, wo ich das raufschreiben ließ, aber abgetrennt, nämlich Erfolg, Sau und Tor. Also ich habe irgendwie mit dieser seltsamen Präsenz der Romane zu kämpfen gehabt und wollte es einfach beenden, bevor mir andere empfehlen, dass ich es beenden soll. Aber nach 6 Jahren sieht ja vieles im Leben anders aus. Da kann man sich ja schon mehrmals verliebt und wieder entliebt haben. Und ich habe einmal in diesen Stadtgeschichten von Armistead Maupin gelesen, wo der Erzähler erwähnt, dass sich Pornohefte erholen können. Also wenn man ein Pornoheft zu oft gelesen hat, dann ist es nicht mehr spannend, aber wenn man es für ein paar Jahre in den Schrank räumt, dann kann man es wieder rausnehmen und es funktioniert wieder. Und so ähnlich war es für mich mit dem Brenner. Ja, dummerweise hatten Sie ja dann mit dem Wetter vor 15 Jahren auch noch großen Erfolg. Das muss man festhalten. Zweitens glaube ich, dass das sehr viele Ähnlichkeit mit den Brenner-Krimis hat, aber da musste man schon ein bisschen tiefer unter die Oberfläche gehen, um das rauszukriegen. Wenn wir nicht ganz am Anfang, aber am Anfang der Brenner-Romane mal kurz innehalten, was ja auffällt, wenn man sie alle im Laufe der Zeit gelesen hat, dass der erste eigentlich schon, wir haben es ja mit Geburtsproblematik heute zu tun, ne, bei Brenner und der liebe Gott, der erste quasi schon vollständig da war. Ja, der hatte gar keine Entwicklungsstufen mehr, sondern der erste Brenner ist so gut wie der sechste Brenner. Und die Elemente, die, Sie haben das selber auch gelegentlich manieristisch genannt, also die sehr exzentrischen Sprachmittel, die verwandt werden, sind auch sehr ähnlich vom ersten bis zum sechsten. Wie haben Sie den so fertig aus dem Chaos schöpfen können? Naja, aus dem Chaos ist eigentlich schon die Antwort darauf. Also, es war kein Masterplan dahinter. Ich hatte eine ältere Version von meinem ersten Brenner-Krimi, die war in normaler Krimisprache geschrieben, und nur mittendrin gab es ein Kapitel, das 3-4 Seiten lang war und in diesem Sprechsprachstil geschrieben ist. Und immer wenn ich das durchgelesen habe, stand ich vor einem Rätsel, warum das ganze Buch so langweilig ist und nur das eine Kapitel ist gut. Aber ich habe ungefähr 5 Jahre gebraucht, bis zu dem Entschluss, dann schreibe ich halt das ganze Buch so. Ja, man weiß dann über Sie, dass Sie haben es gerade selber gesagt, Linguist waren und eine Arbeit geschrieben haben, die heißt Die sprachtheoretischen Grundlagen der konkreten Poesie, 1990 Ihre Dissertation, das ist das eine. Und man kommt ja nicht umhin, gelegentlich daran zu denken, wenn man es weiß, wenn man die Brenner-Krimis liest. Ja, das hat ja miteinander zu tun. ahnungsmäßig, aber ich glaube, man könnte es sogar zeigen. Und dann weiß man, dass sie Werbetexter waren, und zwar ein sehr erfolgreicher in Wien. Und diese beiden Dinge, liefen die parallel denn zu, war das die Zeit der 5 Jahre, sozusagen die Inkubation für den ersten Brenner, in dem Sie quasi noch gerade Linguist und schon Werbetexter waren? Stimmt, das fällt mir zum ersten Mal auf. Also ich habe in der Werbung, glaube ich, nicht allzu viel gelernt, aber eines lernt man dort unter dem Druck, unter dem Industriellen, nämlich, dass man zu einer Idee, die man hat, stehen muss. Also, dass man nicht auf halbem Weg es sich anders überlegen kann. Und das war eigentlich etwas, zu dem ich vorher neigte, dass man ein Buch irgendwie anfängt und nach 10 Seiten resigniert man und schreibt ein bisschen was anderes. Und es waren immer so seltsame Konglomerate. Und ich habe das irgendwie relativ spät begriffen, dass man was auch mal durchziehen darf. Ja, das ist sozusagen autorpsychologisch gesehen. Darüber hinaus fällt ja dem Brenner-Leser auf, dass Handlung, also Plot, Psychologie sehr stark einem bestimmten, relativ komplexen Schema unterliegen. Also die Motivation der Handlung ist weniger durch normale Psychologie erklärbar, sondern durch so, es hört sich leider ein bisschen abstrakt an, durch Strukturelemente, die auch wiederkehren. Also, ich weiß nicht, ob das jemand mal gesagt hat, es sind eine Art semiologischer Krimis. Es gibt sozusagen eine Reihe von Elementen, die man Zeichen nennen könnte, die bringen zwangsläufig was hervor. Ich finde, der Weg von da zu dieser österreichischen Tradition der konkreten Poesie oder des Sprachspiels oder des verselbstständigten Sprachmaterials von ihren Krimis aus, von erst Blick mag es komisch sein, die finde ich eigentlich sehr schlagend. Haben Sie da auch sozusagen selber sogar bewusst den Zusammenhang? Ich mache das nicht bewusst, sondern weil mich das einfach am meisten interessiert. Ich folge meinen Neigungen sozusagen. Und um das nicht so abstrakt klingen zu lassen, kann ich vielleicht ein Beispiel bringen. In Komm, süßer Tod gibt es einen Mörder, der hat den Spitznamen Junior. Und ursprünglich ist das aus einem technischen Problem beim Erzählen entstanden. Es gab so viele Rettungsfahrer und der eine hieß Meier und der andere Huber. Und ich dachte mir, das kann man ja nicht mehr unterscheiden als Leser. Ich muss mir irgendwie behelfen. Und dann dachte ich, na, dann gebe ich dem einen einen Spitznamen, Junior. Das kann man besser auseinanderhalten. Und als Folge daraus hat sich das dann entwickelt, dass ich mir dachte, na, wenn er schon Junior heißt, dann sollte er ein Problem mit seinem Vater haben. Und daraus hat sich dann der ganze Krimi-Plot entwickelt. Also alles, was ich bis zu dem Namen Junior hatte, da war ich schon ziemlich weit, das habe ich dann alles verworfen und alles dem Namen hinterhergeschrieben sozusagen. Ja, weiter auffällig, auch die Kritiker sagen, haben ja einige Beobachtungen wahrscheinlich zu dem regelmäßig wiederkehrenden, aber eine noch, die man Sie auch direkt gut fragen kann. Sie gehen ja sozusagen einmal quer oder kreuz und quer durch Österreich. Alle wichtigen Kulturstätten und Tourismusstätten werden Schauplätze und man merkt dann irgendwann mit einer gewissen Systematik. Der Ursprung davon ist eigentlich, dass mir der Buchtitel Ein Liebhaber ohne festen Wohnsitz so gut gefällt. Und ich dachte mir, ich möchte einen Detektiv ohne festen Wohnsitz. Und das hat aber auch zur Folge, dass er so etwas Geisterhaftes kriegt. Er ist nirgends zu Hause, er erscheint einfach immer dort, wo der Fall ist. Und wenn der Fall gelöst ist, verschwindet er wieder. Ja, mit der kleinen Pointe, dass er meistens Teil des Falls sogar ist und nicht nur als Interessent, sondern auch noch wesentlich damit verstrickt. Ja. Was sind denn, wenn Sie die Lektüren der jüngsten Zeit von Brenner-Romanen Revue passieren lassen, Herr Falke, weiter in die Augen stechende Gemeinsamkeiten? Naja, also das Erste, was mir auffiel, das muss ich jetzt nochmal erwähnen, das ist diese Erzählerrolle, die ich eine geniale Erfindung finde. Der Wolf Haas hat es vorhin erklärt, aus welcher Produktionslogik das entsteht. Das ist natürlich beim Autor immer eine eigene Geschichte. Mir kam es vor, es ist der geniale Schachzug eines Autors, der sich von dieser Epigonenhaltung befreit, die ja immer die Gefahr des Krimi-Autors ist, dass er seine Detektivpersona in so abgenudelt verschuldete Haltung hineintreibt, nicht die von Chandler und anderen vorgeschrieben sind. Das ist ja eine große Gefahr und darum erscheinen ja manche Krimis auch so als Déjà-vus. Also eine ganz geniale Geschichte, zum Zweiten sehr eng verbunden mit dem, was Sie vorhin sagten, der österreichischen Sprachauffassung. Der österreichische Autorin sagt ja gerne mal, ich erzähle euch nichts von der Welt, sondern ich erzähle euch was von der Sprache und wie die auf Welt hin funktioniert und wie was diese Sprachmaschine dann hervortreibt. Nicht? Also die Jelinek macht das ja auch. Ich finde überhaupt, es gibt da entfernte Verwandtschaften zwischen Wolf Haas und Jelinek, die man jetzt aber nicht irgendwie überbetonen muss. Nein, ich meine einfach vom Sprachverfahren her, umzugehen mit Umgangssprache und darüber Mentalitäten bloßzulegen und auch zu entlarven und Mentalitätsmechanismen, Verhaltensformen und all das. Das macht er ja ungeheuer dicht und er ist ja ein, wie er schon vorhin selber angedeutet hat, als Zeichenforscher, als Semiotiker, er ist ja überhaupt kein unschuldiger Autor. Also man glaubt, wenn man ihn liest, der Mann weiß genau, was er macht. Und jetzt kann ich als Kritiker herkommen und da ein bisschen heruminterpretieren und sofort langweile ich mich, weil ich mir sage, der Autor weiß es eh schon. Also ein Kritikerproblem auch, war ein großes Vergnügen. Ja. Naja, und inhaltlich gesehen muss man sagen, es ist eine düstere Welt, in der der Held und der Erzähler oder Brenner und der Erzähler agieren. Es ist ja geradezu von einer metaphysischen Düsterkeit dieses gesamte österreichische Tourismusuniversum. Ja. Ich würde anstelle dieses Semiotischen vielleicht eher auch noch den, das ist natürlich auch eine österreichische Tradition, aber nicht nur, eben diese gesellschaftskritischen Aspekte auch stärker betonen. Es ist halt auch immer ein Sittenbild. Jeder Roman leuchtet auch einen bestimmten Bereich der Gesellschaft aus, also eben jetzt gleich das Debüt, das ist eben diese Tourismuswelt. Aber dann gibt es eben auch, das Silenzium ist das, eben das dieses Welt der Kirche und das, genau, also der katholischen Heuchelei. Dann gibt es die Welt der korrupten Politiker und der Baulöwen, der Mafia und so weiter, die auch in dem neuen Buch jetzt wieder eine große Rolle spielt. Also das sind auch gewissermaßen so nacheinander abgeleuchtete Bereiche, in denen eben ganz konkrete Probleme auch, in denen auch ganz konkret auf bestimmte, vielleicht in Deutschland dann nicht so präsente, aber wahrscheinlich in Österreich viel bewusstere Probleme hingewiesen wird. Also das kommt noch hinzu und das ist auch eine Ebene, die dann, also wenn man immer nur auf die Zeichen guckt, dann bekommt das ja auch so was sehr Abstraktes, aber es ist gleichzeitig eben auch, gerade auch in der Sprache, sehr nah dran an der Gegenwart und an gesellschaftlichen Problemen. Wenn ich da kurz anschließen darf, dieser wunderbare und auch haarsträubende ästhetische Extremismus, der in der österreichischen Kunst und Literatur gepflegt wird, den gibt es ja in dieser Form in Deutschland nicht, wenn Sie an Wiener Gruppe denken, Aktionismus und diese ganzen Sachen. Und in so einer Tradition, also nicht Thomas jetzt der Kunst, aber der Literatur, steht für mich der Wolf Haas auch, der sehr geschärften Satire. Wenn wir weniger abstrakt sein wollen, sondern ganz konkret sein wollen, Herr Haas, man kann immer ganz kurz lesen, deswegen erwähne ich es im Munzinger oder in allen möglichen biografischen Angaben zu Ihnen, dass Ihre Eltern auch im Fremdenverkehr im Salzburger Land gearbeitet haben, dass Sie bei Ihren Großeltern eine längere Zeit oder häufigere Zeit verbracht haben, nämlich in der Steiermark, und dass Sie in Salzburg im Marianum in einem katholischen Internat gewesen sind. Das sind schon mal Hinweise, wo man verschiedene Szenen aus Ihren Büchern sofort vor Augen hat. Die Toten in der Seilbahn oder der Tote in dem Internat, in dem katholischen Internat und so weiter. Was hat Ihre eigene Geschichte und die Schauplätze und die daraus auftauchenden Romangeschehnisse miteinander zu tun in ihrer eigenen, ihrer Selbstinterpretation? Ja. Also der Hauptteil davon ist einfach Bequemlichkeit, dass ich meine Bücher gern dort ansiedle, wo ich mich gut auskenne. Und ich glaube auch nicht zu Recht an die Möglichkeiten der Recherche. Also ich glaube, ich würde mir sehr schwer tun, einen Roman in Dortmund spielen zu lassen, wie zum Beispiel Das Wetter vor 15 Jahren. Also das ist einfach der pragmatische Teil daran. Warum? Oh, den Rest, glaube ich, können andere Leute besser interpretieren als ich selbst. Selbst bei dem Wetter vor 15 Jahren sind Sie dann ganz schnell vom Ruhrgebiet aber wieder zurück in eine alpine, genau, Dorffestung, ja, um die Handlung auch wieder in der Heimat zu verankern. Wir haben eben schon ein paar Mal gehört, dass ein entscheidendes Element bei diesen Kriminalromanen das Verhältnis des früheren Polizisten, früheren Detektivs, muss man sagen, heutigen Chauffeurs, aber nach diesem Roman ist er auch schon kein Chauffeur mehr oder denn schon wieder ein neuer Privatchauffeur, wenn man so will, dass das Verhältnis zwischen dieser Figur und dem Erzähler ein besonderes ist, möglicherweise die größte Besonderheit, in der sehr, sehr vieles wurzeln, was wir unter Haas-Sound verstehen würden. Wenn wir, bevor wir was hören aus dem Roman, dem mal ein bisschen nachgehen, was passiert da eigentlich sprachlich und dramaturgisch zwischen diesen beiden Instanzen, zwischen dem Held und dem Erzähler? Man muss mal sagen, dass der Erzähler überpräsent ist. Ich weiß gar nicht, ich würde mal sagen, statistisch ist der, redet der Erzähler 80% und 20% sind noch Szenen und Handlungen von Brenner. Was einem aber nicht wirklich auffällt, wenn man liest, und dann muss man länger drüber nachdenken und staunt dann, dass es so ist. Was entsteht dadurch? Was passiert da eigentlich, Herr Kämmerlings? Es entsteht zunächst mal ein ziemliches Chaos, jedenfalls für den Leser, weil der Erzähler eben scheinbar ganz unsystematisch und in wahnsinnig vielen Rückblenden und Andeutungen, Anspielungen auf Dinge, die dann erst mehrere Kapitel weiter oder erst am Ende des Buches verständlich werden, im Grunde den jeweiligen Fall erzählt. Er hat von Anfang an immer so eine allwissende Position, aber er sagt eben nicht alles, jedenfalls nicht alles in der richtigen Reihenfolge. Und das führt eben dazu, dass es erzeugt einerseits natürlich die Spannung des Buchs und führt aber auch dazu, dass man gleichzeitig mehr weiß als Brenner, der jeweils ermittelt und in dem Fall drinsteckt und gleichzeitig aber auch immer ihn dabei begleitet. Also das ist, glaube ich, jetzt einfach natürlich auch ein Krimi-Trick. Man muss ja immer die Frage stellen, was weiß der Zuschauer, was der Kommissar möglicherweise nicht weiß. Das ist ja in jedem Tatort auch so. Aber hier wird das eben durch diese Erzählerfigur, die ganz rätselhaft ist, weil man gar nicht, weil es scheint eine konkrete Person zu sein, aber man weiß nicht, woher er dann so viel weiß. Und das löst sich halt erst im sozusagen vorletzten Brenner auf, wo es dann aber zu der merkwürdigen Geschichte kommt, dass der Erzähler am Ende, ich sage das jetzt einfach mal, weil das, glaube ich, wichtig ist für die Diskussion auch jetzt des neuen Buches, am Ende eben stirbt. Nicht Brenner stirbt ja am Ende des ewigen Lebens, sondern der Erzähler kriegt eine Kugel ab. Und dann fragt man sich natürlich so ein bisschen, wie kann es danach eigentlich noch weitergehen? Ja, also ja. Und ich sage gleich hinzu, dass mich das auch irritiert bei dem neuen Buch, weil diese Erzählerposition eigentlich von Anfang an, im Gegensatz zu den Büchern vorher, völlig rätselhaft und prekär ist. Wer erzählt da eigentlich, wenn der Erzähler, und man muss ja davon ausgehen, dass es da eine Kontinuität gibt zwischen den Büchern, wenn der Erzähler eigentlich tot ist. Und dann duzt er uns ja auch penetrant von Anfang an. Nicht Sie etwa, Herr Haas, sondern er, der Erzähler. Warum tut er das? Ja, ich liebe überhaupt diese gesprächssteuernden Phrasen, wenn man im Gespräch nur noch darüber redet, dass man jetzt was Interessantes sagt und pass auf, was ich dir sage, das ist interessant und so weiter. Und mir ist eben mal aufgefallen, je später der Abend wird und je mehr Alkohol fließt, umso mehr verschiebt sich der Anteil dieser Phrasen, zugunsten dieser Phrasen, bis gar nichts mehr geredet wird, sondern nur noch darüber geredet wird, dass man jetzt was Interessantes sagt. Ist das auch eine Erzählsituation, die Sie sich vorstellen? Man hat ja vielleicht nicht eine völlig ausfantasierte, aber ansatzweise eine, in der man den Erzähler ansiedelt. Ja, in welchem Kontext redet er eigentlich zu uns? Sehen Sie da auch einen Heurigen oder einen Beisel, wo er nachts um 12 Uhr, wie Herr Haas das nahelegt, uns eine Geschichte erzählen will? Am Anfang habe ich ein bisschen rot gesehen und habe mir gedacht, was ist denn das für ein fauler Trick? Aber diese Irritation haben wir jetzt schon durchgesprochen und relativ bald habe ich nicht mehr rot gesehen, sondern war vollkommen gefangen genommen von dieser Stimme. Und irgendwann habe ich mir überlegt, ja, wo kommt die eigentlich her? Es war mir dann nicht so wichtig, weil ich natürlich wusste, das löst sich nicht auf. Dass es sich dann in einem Roman doch auflöst, ist eine andere Sache. Aber mir ging es dann tatsächlich so, dass es auch ein bisschen regional für mich schlüssig wurde. Denn ich habe in diesem Erzähler, der zwar kein Gesicht bekommen hat, habe ich aber schon so einen Wirtshaus-Brammer-Basseur gehört, der seine Geschichten, die er weiß, so richtig angeberisch auf den Tisch packt. und der uns das erzählt mit den notwendigen Unterstreichungen und jetzt passt auf und hört und fragt bloß nicht, das ist noch schlimmer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und eben all diese Floskeln, von denen Sie sprechen, diese Bekräftigungsfloskeln. Und das ist für mich sehr überzeugend geworden und von daher ist das Licht, in das der Brenner für mich gerückt ist, auch ein bisschen so etwas, als wäre er eine Heldenfigur, von der ein Barde singt, wenn es auch ein Kneipen- oder Wirtshausbarde ist, nicht? Kurzum, diese Erzählerfigur ist für mich von hohem Reiz, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, in welchem Wirtshaus sie sitzt. Naja, nun redet sie einerseits tatsächlich einen gewissen Jargon, auch mit einer gewissen Redundanz, die man beim Trinken von Wein zu später Stunde an den Tag legt. Andererseits erzählt sie ja fast Gleichnisse. Ja, sie ist ja fast so was Seneca-haftes oder Zen-Meisterhaftes, ununterbrochen Bilder hervorrufend, um gleichnishaft über etwas zu sprechen. Natürlich sind diese Gleichnisse, wirken die immer auch so wie so aus dem Ärmel geschüttelt, wieder hingesagt. Aber sie sind natürlich absolut triftig. Manchmal auch über eine ganz Hinterrückskonstruktion triftig. Er ist ja auch, hat ja auch etwas von einem Weisen auf den zweiten Blick. Was ist das mein Eindruck, Herr Kämmerlings? Ja, man hat dann ganz viele Sätze, die man sich dann merkt und in entsprechenden Lebenssituationen abrufen kann, so als kleine Motivation oder eben so Zynismen, irgendwie, mit denen man eigentlich in jeder Situation, und es gibt ja fast nichts Menschliches, was in diesem Brenner Roman nicht vorkommt und nichts noch so Schreckliches und Ekelhaftes auch. Zumindest der Erzähler hat immer noch, egal wie furchtbar es wird, und hier geht es im neuen Buch ja auch wirklich ziemlich dann, es ist auch nichts für zarte Gemüter, wie eigentlich keins der Bücher. Er hat immer noch eine Lehre sozusagen oder eine Weisheit, die extrahiert wird aus und das Ganze zumindest auf der Ebene der Sprache oder der Reflexion bewältigbar macht. Also ich hatte den Eindruck, es sind geradezu, auch wenn das jetzt ein Widerspruch in sich ist, es sind geradezu Biertischfeuilletons, Betrachtungen, Glossen über Fragen des Lebens, über Alltagsbeobachtungen, über Dinge, wie schaut die Zeit heute aus, wie führen sich die Kinder auf, immer muffig, immer blöd, grüßen nicht und so weiter. Und kriegt er doch auch sehr viel Realität mit rein, und zwar ganz unmittelbare Realität, zeitkritisch beobachtet. Gleichnisse, das habe ich gar nicht so sehr gesehen. Es ist eigentlich zu großen Teilen eine Suada des Erzählers. Ich habe eben mal kurz den Namen Thomas Bernhard so eingeworfen, und der hat einen ziemlich bösen Blick auf die Gesellschaft, wie Herr Kämmerling sagte, ich würde sagen auf die Welt. Ist die Welt so ein Jammertal für den Erzähler, Herr Haas? Ich möchte noch kurz was zu dem Biertisch sagen. Für mich ist das zwar schon gut beschrieben, wenn man das so schildert. Für wen, der die Bücher nicht kennt, dann hat er ungefähr einen Eindruck davon, wie sie funktionieren. Aber für mich selbst ist es nicht so ein konkretes Szenario, sondern es ist eher ganz wörtlich das Buch, das den Leser attackiert, sozusagen. Das ist mein Gefühl dazu. Also wirklich, dass einen das Buch anhüpft. Normalerweise in dieser Prosasprache bleibt man immer so dritte Person als Leser. Man darf da halt diese Geschichte mitverfolgen. Und dann darf man auch nach 10 Seiten vorblättern, wie weit es denn noch ist und so. Und das ist, also ich bin ein ungeduldiger Leser und ich fand das immer ein bisschen unbefriedigend, dass man so viel Geduld aufbringen muss und so viel Energie als Leser. Und ich wollte einfach, dass einen das Buch so richtig anfliegt. Und ich habe dazu auch so ein seltsames, traumartiges Bild, nämlich ich habe das Gefühl, dass da bei dieser Spalte vom Buch in der Mitte, bei diesem Falz, so eine Hand herausgreift und den unkonzentrierten Leser am Kragen packt und sagt, hör mir gefälligst zu, weil das ist interessant. Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen zu den Weisheiten und zu dem Erzähler. Und zwar darf man bei Rolf Haas eben nie aus dem Auge verlieren, dass es fast immer auch eine poetologische Ebene gibt dabei. Also weil der Erzähler eben auch ein Autor ist und seine Gleichnisse und seine Beispiele sehr oft auch tatsächlich so, eben an diese Meta-Ebene, die berühmte, dann erreichen. Ein Beispiel im neuen Buch, da geht es auf einmal um Verhörtechniken. Brenner wird verhört und dann wird dann eben so neben nebenbei gesagt, naja, das ist halt im Verhör so die wichtigen Sachen. Man reitet eben stundenlang auf irgendwas rum und die wichtige Frage wird so nebenbei gestellt. Das ist alter Polizeischultrick. So. Und das ist aber natürlich genau auch das Erzählverfahren. Dass eben, das passiert einem gerade immer wieder, dass man das liest und irgendwie auf einmal so ein Nebensatz kommt, über den man stolpert und dann sich irgendwie auf einmal fragt, was war das denn jetzt? Und dann erst merkt, dass da eigentlich völlig beiläufig die entscheidende Information steckt, ja. die dann das Ganze auf einmal kippen lässt. Das wissen natürlich die regelmäßigen Haas-Leser im Laufe der Jahre und reagieren schon darauf. Zum Beispiel, dass in sogenannten Ohrwürmern, ja, Liedzeilen, die auftauchen. Manchmal pfeift einer nur etwas und dann fällt ihm ganz spät ein, was das für ein Lied war und dann fällt ihm der Text zu dem Lied ein und das läuft so nebenher. Und am Ende erfährt man, dass in diesem kleinen Textchen, in der kleinen Melodie, die eigentliche Auflösung des gesamten Falls steckt. Wenn man das zweimal oder dreimal gelesen hat, ist man beim vierten Mal natürlich hoch alarmiert, sobald ein Ohrwurm kommt und denkt, Achtung, Königsweg zum Lösen des Rätsels. Das ist schon eine sehr bewusste Technik, aus diesen Beiseite-Dingen sozusagen, die auf einmal ins Zentrum zu rücken. Diese Frage kann ich am allerschlechtesten beantworten. Es ist nämlich, glaube ich, das einzige autobiografische Element in meinen Büchern. Ich habe dieses Problem wirklich, dass ich manchmal eine Melodie im Kopf habe und mich den ganzen Tag frage, wieso. Und wenn ich dann überlege, welchen Text dieses Lied hat, dann weiß ich, wo es herkommt. Das ist, diese Ohrwürmer erklären mir mein Leben. Und das habe ich dem Brenner angedichtet. Und da ich das so direkt getan habe, was eigentlich eine unreflektierte Sache war, weiß ich gar nicht genau, ob das besonders sinnvoll ist in den Büchern. Absolut sinnvoll. Ja, der Brenner sagt ja sogar gelegentlich, aha, da ist das Unbewusste, das kommt ja manchmal so richtig vor, da ist das Unbewusste ja wieder an der Arbeit, wie schön. Und das ist natürlich auch für jeden Leser sozusagen Hochalarm, aha, habe ich da eine Tiefenstruktur möglicherweise nicht rechtzeitig erwischt. Und dieses Spiel zwischen diesen Ebenen ist ja schon dominant und ich würde sagen, dass das Besondere daran ist, dass es meistens in einem Gewand daherkommt, das überhaupt nicht dafür spricht, dass es diese Dimension gibt, weil es genauso alltagssprachlich, so lässig, so parlandohaft kommt. Aber diese ist natürlich für einen Autor, das jetzt zu sagen, alles sehr, sehr schwer, ja? Weil er es ja genau in eine fast banale Oberfläche hinein projiziert. Ja, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der sehr kennzeichnend für diesen Erzähler ist, weil der schwankt ja immer so ein bisschen, aber als Leser, glaube ich, weiß man oft auch nicht genau, ob man den klug oder blöd findet. Also er ist so manchmal klug und manchmal blöd. Und in Bezug auf dieses Unbewusste hat er auch diese schwankende Position, dass man nicht so richtig weiß, findet, ist er so ein Hausmeister, der Psychologie sowieso idiotisch findet, oder findet er das auch irgendwie interessant, dass es das gibt, dieses Unbewusste. Und daran arbeitet er sich eigentlich ab, ohne dass es ganz deutlich wird, wie er dazu steht. Ja, und der Leser natürlich auch. Wie gesagt, der Leser, der denn alle Romane gelesen hat, weiß schon bei Ohrwurm, wenn das Wort auftaucht oder das Phänomen, ja, Achtung, aufpassen. Und jetzt haben wir bei dem neuen Roman, kommen wir vielleicht langsam mal in Richtung auf den neuen Roman, das Phänomen, dass es auch einen Ohrwurm gibt. Aber es gibt auch einen Hirnwurm, einen Neologismus, glaube ich. Und das war das interessant sozusagen, weil der Hirnwurm meines Erachtens die Funktion des Ohrwurms hat. Wir haben mit Ohrwurm ein Lied von Jimi Hendrix. Man muss wissen, dass Jimi Hendrix der Lieblingsmusiker des, jetzt muss ich wieder überlegen, von Brenner oder vom Erzähler ist, von Brenner ist. Und gerne Hendrix-Lieder vorkommen. Foxy Lady ist dann auch seine Freundin im neuen Buch mit den roten Haaren und Castle Made of Sand ist der Hinweis, den ich eben beschrieben habe. Und diesmal hatte ich aber das Gefühl, das ist nicht der Ohrwurm. Das stimmt, ist irgendwie zu offensichtlich. Das ist der Hirnwurm. Der hat die Ohrwurmfunktion übernommen. Und der Hirnwurm, jetzt sind wir aber schon fast im Buch, der Hirnwurm besteht in dem Ausdruck Zone der Durchsichtigkeit. Bin ich jetzt... Ja, ich glaube, das ist für die Leute, die das Buch nicht kennen, jetzt auch ein Hirnwurm. Auch für die, die das kennen. aber der Ohrwurm ist natürlich sowieso ein großes Thema für meine Bücher, weil ja eben dieser Sound, der oft meinen Büchern zugeschrieben wird, ja das Charakteristische ist. Und ich höre auch oft von Leuten, dass sie meine Bücher am Anfang gehasst haben und nach 20 Seiten haben sie sich plötzlich in diesen Sound eingefunden und konnten dann selbst nicht mehr anders denken oder haben ihre Mails auch in diesem Ohrwurm-Sound verfasst, was einen als Autor natürlich freut. Und ich möchte auch gern noch etwas sagen zu dem erschossenen Erzähler in meinem letzten Buch, der jetzt plötzlich wieder da ist. Für mich war das ja nie ein Mensch oder eine Figur, sondern immer mehr so ein Geist oder ein Plappermaul. Und ich hatte immer ein Bild im Kopf. Es gibt eine sehr interessante Fernseharbeit von Samuel Beckett, der, mich hat das auch schockiert, dass der mal fürs Fernsehen gearbeitet hat. Und die geht so, dass er hat Gesichter von Schauspielern ganz schwarz geschminkt und vor schwarzem Hintergrund und nur das Maul, hätte ich fast gesagt. Ja. So wirkt es nämlich, ist rot geschminkt und die sprechen Beckett-Texte. Und der Mund macht aber fast die Hälfte des Bildschirms aus. Und man hat so das Gefühl, das ist kein Mensch, sondern ein Plappermaul, ein radikal an Sprechdurchfall leidendes Monster eigentlich. Ja. Und so ein Bild hatte ich eher von dem Erzähler. Ein sich verselbstständigendes Maul. Und dass ich ihn im letzten der alten Serie als Person auftreten ließ, das war für mich eher ein Witz, dass ich mir dachte, auf der letzten Seite des letzten Romans darf er plötzlich mitmischen, aber nur um erschossen zu werden. Also, das ist ja keine sehr breit gepinselte Charakterstudie, er altert nur ungefähr zwei Sätze lang. Und deshalb war es für mich auch nicht so schwer, ihn wieder diesen Motor wieder anzuwerfen, vor allem, weil es ja bei uns diese Redewendung gibt, die, und mit der dieser neue Roman beginnt, nämlich, wenn du einmal stirbst, muss man das Maul extra erschlagen. Das heißt, also ich habe das nie gehört, ich war ein stilles Kind, aber es ist, das hört man öfter. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, er ist zwar tot, aber das Maul wartet noch darauf, dass es den Garaus kriegt. Ja, jetzt haben Sie uns sehr triftig begründet, warum dieser Satz an erster Stelle steht, weil den Haas-Leser ja ein bisschen gestört hat, dass an erster Stelle nicht der Satz steht und nun ist wieder was passiert, ja, weil er das natürlich erwartet. Vieles, was er erwartet, kriegt er, aber das kriegt er nicht, Herr Haas. Ja, den habe ich geopfert zugunsten dieser Erklärung. Und der ist mitbegraben worden, sozusagen. So, dann haben wir schon einen gewissen Mehrwert aus diesem Gespräch rausgeschlagen, ganz zweifellos. Bevor es aber zu kompliziert wird, weil wir über Dinge reden, die aus dem Buch hervorgehen und für jemanden, der das Buch nicht kennt, gar nicht mehr nachvollziehbar sind, würde ich vorschlagen, lesen wir aus dem Buch eine ordentliche Portion und versuchen dann halbwegs nachvollziehbar über das Buch noch zu sprechen. Okay. Ich muss jetzt kurz etwas tun, wofür mich der Tontechniker hassen wird, nämlich das Mikrofon verschieben. Ich bin nämlich unfähig, im zurückgelehnten Zustand aus meinen Büchern vorzulesen. Also zurückgelehnt ist so ungefähr der Gegenbegriff zu meinem Gefühl, das ich zu meinen Büchern habe. Ich hoffe, ich habe da das Richtige. Ich muss immer vorgelehnt und bucklig lesen, weil ich so das Gefühl habe, man muss immer so anschieben, damit ein Text zustande kommt. Meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, wenn du einmal stirbst, muss man das Maul extra erschlagen. Und da sieht man, wie ein Mensch sich verändern kann, weil heute bin ich die Ruhe in Person und müsste schon etwas Besonderes passieren, dass ich mich noch einmal aufrege. Die Zeiten sind vorbei, wo mich alles gleich aus der Fassung gebracht hat. Hör zu, warum soll jedes Blutbad mein persönliches Bier sein? An und für sich sage ich da schon lange, sollen sich die Jungen drum kümmern, quasi Credo. Ich persönlich schaue heute lieber auf die positiven Seiten. Nicht immer nur Ching-Bum und wer hat jetzt wem eine Kugel, ein Messer, ein Stromkabel, was weiß ich nicht alles. Mich interessieren die netten Leute viel mehr. die Ruhigen, die Normalen, wo man sagt, der führt sein normales Leben, der achtet Recht und Ordnung, der verwechselt sich nicht schon in aller Früh mit dem lieben Gott, sondern schön das ordentliche Leben, Anstand und alles. Schau dir zum Beispiel den Chauffeur von Gressdorf an, also von dem bekannten Bauunternehmer. Du kennst sicher die Lastwagen mit der grünen Aufschrift Gräber, sprich Gressdorf Bau. Die haben viel in München gebaut, zum Beispiel das und jetzt bei uns das Riesenland. Aber mir geht es nicht um den Gressdorf, sondern um seinen Chauffeur. Weil so ein Gressdorf, der hat natürlich seinen Chauffeur, klare Sache, der kann nicht alles selber fahren. Vor allem, seit er wieder verheiratet ist, die junge Gattin in Wien, der Gräber, Firmensitz in München, dann ein zweijähriges Kind, treffen sie sich am einfachsten in der Mitte, sprich Kitzbühel. Weil in Kitzbühel natürlich die Geschäfte, die Kontakte, ja, was glaubst du? Für ein Kind kann das auch nicht gut sein, immer das Hin und Her. Und ich glaube, die Tochter von Gressdorf hat die Autobahn schon für ihr Spielzimmer gehalten. Aber ich muss zugeben, das ist einmal ein nettes Kind gewesen. Nicht wie heute die Kinder allgemein, also kein Bitte, kein Danke, kein Grüß Gott, kein Auf Wiedersehen. Andererseits ist es ein Glück, dass sie sich so benehmen, weil so kann man die Kinder wenigstens noch von den Erwachsenen unterscheiden. Früher war es mehr die Größe. Da hat man gesagt, ein Kleiner ist ein Kind und ein Großer ist ein Großer. Aber heute wachsen die Kinder ja so schnell, dass du von der Größe her keinen Anhaltspunkt mehr hast. Ist es jetzt der Primar, der da so sportlich aus der Säuglingsstation herausspaziert, oder ist es der Neugeborene selber? Und da ist es eben umgekehrt wie früher und Faustregel, der weniger Arrogante ist der Primar. Jetzt, weil ich gerade sage, Säuglingsstation. Die Frau vom Gressdorf ist Ärztin gewesen, die hat ihr eigenes Institut gehabt, eine kleine Etagenklinik im ersten Bezirk. Gute Ärztin, aber leider in letzter Zeit viele Probleme mit den Betschwestern vor dem Haus, sprich Demonstranten. Die sind gegen Abtreibungen gewesen, weil das war eben ihre Überzeugung, es soll nicht sein, tausend Gründe, der liebe Gott, die Jungfrau Maria und. Zum Glück war der Chauffeur so ein robuster Mensch, weil an manchen Tagen wäre ein schmächtiger Chauffeur auf verlorenem Posten gestanden. Da hat er das Kind der Ärztin an den Rosenkranz-Raudis vorbeischmuggeln müssen, wie der reinste Stadionpolizist, der den Schiedsrichter gerade noch vor der Lynchjustiz rettet. Jetzt der Vater, auch gerade viel Stress, weil Bauunternehmer immer Stress. Und darum das Kind natürlich auch Stress. Weil wenn du heute zwei Eltern hast, die keine Zeit, aber 500 Autobahnkilometer zwischen sich haben, dann kommst du als Kind natürlich nicht mehr von der Autobahn herunter. Und da darf man einem Kind nicht böse sein, wenn es den Chauffeur zu seiner wichtigsten Bezugsperson ernennt. Und ob du es glaubst oder nicht, das erste Wort von Gressdorf Kind nicht Mama, erstes Wort nicht Papa, erstes Wort Fahrer. Das war aber schon mindestens ein halbes Jahr her, weil inzwischen hat die kleine Helena in ihrem Kindersitz schon geplappert, dass der Fahrer fast kein Autoradio mehr gebraucht hat. Und vor allem beim Verstehen war sie sehr gut. Der Herr Simon hat das Gefühl gehabt, dass dieses Kind ihn besser versteht als die meisten Erwachsenen, mit denen er in seinem Leben zu tun gehabt hat. Er hat der Helena erzählen können, die schwierigsten Sachen, Probleme, alles, und das zweijährige Kind am Rücksitz hat das verstanden. Umgekehrt hat sie ihm immer alles haarklein berichtet, wenn er sie von der Tagesmutter abgeholt hat, und der Herr Simon immer ein aufmerksamer Zuhörer. Da war einfach ein geistiger Draht da, Seelenverwandtschaft, Hilfsausdruck. Überhaupt war der Herr Simon sehr zufrieden mit seinem neuen Leben, weil nicht immer Chauffeur gewesen, sprich verschiedene Berufe ausprobiert, aber über 50 hat er werden müssen, damit er seine Sache findet. Wo andere schon an Pension und Rente denken, hat der Herr Simon erst ein richtig gutes Berufsleben angefangen. Einmal die 5 Stunden von Wien nach München, dann wieder die 5 Stunden von München nach Wien, manchmal auch mit der Mutter, selten einmal mit dem Vater, aber immer mit dem freundlichen Kind, das ihn so gut verstanden hat. Das hat ihm so getaugt, das kann sich ein anderer, der nicht so zum Chauffeur geboren ist, gar nicht vorstellen. Und du darfst eines nicht vergessen. Schlecht gezahlt hat der Gressdorf nicht. Das schlechte Gewissen dem Kind gegenüber hat sich so ausgewirkt, dass sie den Chauffeur übertrieben gut gezahlt haben. Oder war es auch nicht so sehr das schlechte Gewissen, sondern einfach die Sorge um das Kind. Ein richtiger Auflauf war zwar selten vor der Abtreibungsklinik, aber die stille Bedrohung von den Betschwestern fast noch beängstigender, weil seufzende Aggression immer am schlimmsten und altbekannte Tatsache, hinter jedem Massenmörder steht eine Massenseufzerin. Die Frau Doktor war wahnsinnig froh über den verlässlichen Fahrer, weil der hat seinen Job ernst genommen, frage nicht. Wenn da nur das geringste Geräusch irgendwo war, ein Klingeln von der Lüftung her oder ein Scheibenwischer hat einen minimalen Streifen gemacht oder wenn da eine Fußmatte nicht gerade gelegen ist, das wäre ihm unmöglich gewesen, das hat er dem Kind nicht zugemutet. Und da hat er nicht gesagt, die Helena sieht von ihrem Kindersitz aus meine Fußmatte sowieso nicht, sondern aus Prinzip immer alles picobello. Jetzt hat der Chauffeur sich wahnsinnig geärgert, dass er gestern auf das Tanken vergessen hat. Weil das ist ihm noch nie passiert. Dass er schon mit der Helena aus Wien hinausfährt und nach 5 Minuten schaut er auf die Tankuhr und ob du es glaubst oder nicht, er hat am Abend nicht getankt, sprich nur mehr Benzin für 190 Kilometer. Aber das ist vielleicht auch an den Tabletten gelegen, weil nicht nur positive Wirkung. Eine gewisse Zerstreutheit, möglich wäre es, dass es von den Tabletten kommt, hat der Chauffeur überlegt, während er Ausschau nach der nächsten Tankstelle gehalten hat. Er hat überhaupt viel über die Wirkung der Tabletten nachgedacht. Einerseits hat er nicht mehr so gut geschlafen, andererseits ist es ihm besser gegangen, seit sie ihm die Tabletten verschrieben haben, wo man sagt, da ist der Tag ein bisschen sonniger für dich. Du musst wissen, vorher war nicht mehr viel los mit ihm, besonders seit ihn seine letzte Freundin verlassen hat. Obwohl ich da auch die Frau verteidigen möchte und ich glaube eher, sie hat ihn erst verlassen, weil es schon nicht mehr auszuhalten war mit ihm. Und seine Freundin hat ihm ja sogar noch den Arzt verschafft, weil der Herr Simon ein Leben lang Arztmuffel. Aber dann hat er die Tabletten nicht genommen, weil nicht nur Arzt, sondern auch Tablettenmuffel. Und erst, wie die Freundin dann endgültig weg war und wie dann der Kühlschrank eines Tages vollkommen leer war und auch die anderen Schubladen, also Dosen und so weiter, Nudeln, Reis, alles leer, also wie dann nur mehr die Tabletten da waren, da hat er die Tabletten gegessen und seither wie ausgewechselt. Mehr das Positive. Das hat man zum Beispiel heute früh gemerkt, wo wieder einmal die Kampfbeterinnen von Proleben vor der Klinik Spalier gestanden sind und er hat die kleine Helena fast nicht an ihnen vorbeigekriegt, weil sie ihm von links und rechts die Rosenkränze und Embryofotos unter die Nase gehalten haben, wie im reinsten Sizilien. Da wäre ihm früher garantiert die Hand ausgekommen, dass die Plastikembryos mit den Rosenkranzperlen nur so um die Wette gespritzt wären. Aber durch die Tabletten viel gelassener. Und mit der Gelassenheit kommst du ja viel weiter. Und auch die Tankstelle hat er sich jetzt schon wieder verziehen, weil er hat gesagt, ein kleiner Fehler kann jedem einmal passieren. Und für ein 2-jähriges Kind ist der Betrieb auf so einer Tankstelle ja sogar interessant. Da kann es beim Fenster hinausschauen, schön die Leute beobachten, Schlauch, Zapfhahn, Einweg, Handschuhe, alles. Und du darfst eines nicht vergessen, die beweglichen Zahlen. Etwas Schöneres gibt es nicht für eine Kinderseele. Er ist so schnell wie möglich durch die Autotür geschlüpft und hat sie hinter sich zugeschlagen. Da hätte man glauben können, Tankstellenüberfall. Aber er hat eben verhindern wollen, dass zu viele Dämpfe zur Helena hineinkommen. Weil die giftigen Dämpfe natürlich, die sind schon ein bisschen für ein Kind. Also ich will nicht unbedingt sagen schädlich, aber gut, bestimmt nicht. Umgekehrt hat der Fahrer sich gesagt, und da waren jetzt vielleicht schon wieder die Tabletten ein bisschen an der Arbeit, ein paar Dämpfe muss ein gesundes Kind aushalten. Beim Tanken hat er durch das Seitenfenster hinein ein paar Gesichter geschnitten, für die Helena aber kein Effekt, weil sie hat ihn ganz ruhig angeschaut. Und der Chauffeur hat sich gedacht, siehst du, die Helena weiß genau, dass ich im Grunde nicht so ein Grimassenschneider bin. Und dann hat er normal geschaut und pass auf, jetzt hat die Helena gelächelt. Da siehst du schon, was für ein Einverständnis die beiden gehabt haben. Kein Wunder, wenn man schon so viele Stunden gemeinsam auf der Autobahn verbracht hat. Aber dann das Scheibenwaschen, das glaubst du gar nicht, was das für ein Hallo bei der Helena war. Da hat der Chauffeur Angst gekriegt, die Alarmanlage geht los. So hat das Kind gelacht und gestrampelt, wie der Schwamm über die Windschutzscheibe gefahren ist und nachher mit dem Gummi das Wasser abstreifen. Das hat ihr fast noch besser gefallen. Jetzt hat der Chauffeur sich gesagt, in Zukunft werde ich immer erst unterwegs danken, wenn ihr das so gefällt. Und er hat sogar extra die sauberen Seitenscheiben auch noch geputzt und die Heckscheibe, aber da hat die Helena nicht mehr so viel davon gehabt, weil Schwierigkeiten mit dem Umdrehen im Kindersitz. Bevor er zum Zahlen in den Shop hineingegangen ist, hat er das Auto ein paar Meter zur Seite gestellt, ein bisschen weg von den Dämpfen zum Druckluftgerät hinüber. Ich bring dir eine Schokolade mit, hat er beim Aussteigen gesagt, weil nie Schocki oder irgendwie Babysprache, sondern der Fahrer immer korrektes Deutsch mit der Helena aus Prinzip. Schokolade war aber trotzdem nicht ganz korrekt, weil eigentlich hat die Frau Doktor ihm eingeschärft, keine Schokolade, Herr Simon, überhaupt kein Zucker. Der Herr Simon hat der Frau Doktor schon tausendmal erklärt, dass es ja vorläufig erst die Milchzähne sind, dass da sowieso noch ein zweites Paar kommt. Also Paar nicht, sondern eben eine zweite Belegschaft quasi. Und da kann man dann immer noch sagen, weniger Schokolade oder zumindest nicht beißen. Die Frau Doktor natürlich wieder alles besser gewusst, obwohl sie gar keine Zahnärztin war. Und der Chauffeur hat sich manchmal im Stillen gedacht, bei ihren Abtreibungen werden ihr noch nicht so viele Zähne untergekommen sein. Aber Argumente sinnlos, weil dann hat sie eben behauptet, die Schokolade auch schlecht für den Ausschlag, den die Helena an den Händen gehabt hat. Sonst eine ausgesprochen nette Frau, intelligent, nett, Spitzenfigur, alles. Der Chauffeur hat den Kressdorf sogar ein bisschen um sie beneidet, aber es war kein böser Neid, sondern fast, möchte ich sagen, ein positiver Neid und das muss auch von den Tabletten gekommen sein. Weil er hat sich gesagt, warum soll sich eine Frau wie die Frau Doktor einen wie mich suchen, wenn sie einen wie den Kressdorf haben kann? Früher hätte er das vielleicht auch denken können, aber früher wäre derselbe Gedanke erstens gegen die Frau gegangen, zweitens gegen den Mann, drittens gegen sich selber, viertens gegen die Welt im Allgemeinen. Und heute, sehr auf der versöhnlichen Seite, spricht der Kressdorf gar nicht so ein schlechter Kerl. Vielleicht haben es da die Tabletten sogar ein bisschen übertrieben mit der positiven Sichtweise. Aber eines muss ich sagen, zu seinem Chauffeur war der Kressdorf immer korrekt. Nie ein grobes Wort oder dass er ihn geduzt hätte, sondern immer respektvoll Sie und Herr Simon. Sonst hat der Gräberchef natürlich schon Feinde gehabt, mehr als genug. Da will ich jetzt nicht alles beschönigen, nur wegen... Aber wenn es um Feinde geht, hat ihn seine Frau um Längen geschlagen. Weil dann immer gefragt wird, haben Sie Feinde? Als Abtreibungsärztin hast du einfach viele Leute gegen dich, das geht gar nicht anders. Darum waren die beiden ja auch so froh, dass ihre Tochter bei dem neuen Chauffeur in guten Händen war. Sonst hätten sie ja auch einen normalen Fahrer anstellen können, aber bei einem Ex-Polizisten haben sie sich einfach sicherer gefühlt. Dass sie dann ausgerechnet wegen der Schokolade so böse auf ihn gewesen sind, kann man nur psychologisch erklären. Eigentlich wäre das mit der Schokolade ja gar nie herausgekommen, wenn man es nicht auf dem Überwachungsvideo so genau gesehen hätte. Und wenn du dir so etwas als Eltern 100-mal anschaust, 100-mal vor- und zurückspulst, 100-mal nichts anderes siehst als deinen Chauffeur, der sich im Tankstellenshop nicht zwischen den verschiedenen Schokosorten entscheiden kann, dann siehst du auf einmal in der Schokolade den Schuldigen. Das war überhaupt ein komischer Morgen, weil in der Klinik ist auch etwas passiert. Es hat schon damit angefangen, dass als erster Patient in der frühen Alter Bekannter auf dem Operationsplan gestanden ist. Du wirst sagen, der Patient in einer Abtreibungsklinik eher selten, aber das stimmt nicht, weil Familienplanung Komplettpaket und da haben sie auch Sterilisationen gemacht. Das ist ganz normal in solchen Kliniken. Die Frau Dr. Kressdorf grundsätzlich große Sympathien für die Männer, die gekommen sind wegen einer Sterilisation, weil sonst haben die Männer immer alles den Frauen überlassen und da waren die Sterilisationskandidaten für sie fast kleine Heilige. Rein als Frau und Klinikchefin betrachtet, durchgeführt hat den Eingriff natürlich der Urologe. Umgekehrt war der heutige Kandidat auch wahnsinnig begeistert von ihr. Du musst wissen, der Kriminalpolizist Peinhaupt hat die Frau Doktor von früher ein bisschen gekannt, weil als junger Streifenpolizist immer wieder Einsätze, wenn die Abtreibungsgegner vor der Klinik Radau geschlagen haben. Seit er bei der Kripo war, haben ihn die kleineren Krawalle nicht mehr betroffen und seit die Klinik einen eigenen Sicherheitsdienst engagiert hat, ist es auf der Straße sowieso ein bisschen ruhiger geworden. Die Demonstranten haben sich auf das Rosenkranzbeten beschränkt und die Patientinnen nicht mehr angesprochen. Pass auf, das musst du dir so vorstellen. Rechts vom Eingang ist ein Rosenkranzbeet in der Abtreibungsgegner mit dem Embryobild gestanden und links vom Eingang eine stiernackige Frau mit Rasenmäherfrisur vom Sicherheitsdienst, quasi Gleichgewicht des Schreckens. Und da haben die Patientinnen zwischen den beiden Säulenheiligen durchhuschen können. Wie der Peinhaupt noch auf Streife war, hat der Sikora einmal zu ihm gesagt, pro Leben gegen pro Lesben, weil der Sikora immer lustig und der Peinhaupt hat sich diese Bemerkung noch extra gemerkt, aber wie er es dann dem Berger 2 so erzählt hat, als wäre es seine eigene Erfindung, hat er nicht einmal gelacht. Aber gut, der Berger 2 war schon so ein Typ, der hat nicht leicht was zum Lachen gefunden, aber vielleicht wäre er noch lockerer geworden, wenn ihn nicht im Urlaub der Blitz erschlagen hätte. Dass es keine Straßenkrawalle mehr gegeben hat, war für die Polizei aber nur eine vorübergehende Arbeitserleichterung, weil dafür ist es im Haus losgegangen. Ob du es glaubst oder nicht, die Proleben hat nach und nach die Wohnungen rund um die Etagenklinik aufgekauft und natürlich große Frage, woher haben die so viel Geld? Und seit die Proleben Mehrheitseigentümerin im Haus war und mit allen Mitteln versucht hat, den Mietvertrag der Klinik zu kündigen, haben sich die Stromausfälle so gehäuft, dass die Polizei erst recht wieder im Dauereinsatz war. Die Polizei hat aber im Grunde auch nicht viel machen können gegen den Hauseigentümer und einmal hat der Peinhaupt sogar im Spaß zur Frau Doktor gesagt, gegen den Knoll hilft nur ein Auftragskiller, weil der Knoll, das ist der Chef von Proleben gewesen und der Knoll war es auch, der das Geld für die Immobilien zusammengekratzt hat. Mit seiner kleinen Alarmanlagenfirma Sektec hat er das bestimmt nicht verdient, aber beste Verbindungen, frage nicht. Auftragskiller hat die Frau Doktor natürlich nicht gemacht, aber zur Zeitung ist sie gegangen, wie er am Hauseingang die Überwachungskameras angebracht hat, mit denen er die Patientinnen abschrecken wollte. Und da hat es ihr doch kurz um den Auftragskiller leid getan, weil der Zeitungsartikel hat ihr noch am selben Tag eine Klage vom Knoll eingebracht und noch in derselben Woche einen Wasserrohrbruch. Damals hat es den Peinhaupt eingeholt, weil da hat es natürlich die Kripo gebraucht. Und ausgerechnet bei diesem Einsatz ist dem Peinhaupt die Broschüre in die Hand gefallen. Quasi Werbung, dass sie nicht nur Abtreibungen machen, sondern auch Prävention, sprich Sterilisation. Da hat er noch zu seinem Kripo-Kollegen gesagt, das würde ich nie machen lassen, Entmannung und alles. Und natürlich unter Männern sofort das Gespräch in die Richtung, wenn schon, dann von so einer attraktiven Doktorin. In Wirklichkeit hat der Peinhaupt ganz andere Gründe für die Sterilisation gehabt, sprich 4 gute und sehr teure Gründe. Weil du darfst eines nicht vergessen. Als junger Kripo-Mann mit ein paar Dienstjahren verdiene ich heute mit Ach und Krach 2000 Euro netto und da sind die Zulagen schon dabei, sprich Gefahrwochenende Nacht. Und für ein uneheliches Kind zahle ich durchschnittlich 340 Euro. Das hat der Peinhaupt sich jetzt alles noch einmal durchgerechnet, während er am Operationstisch gelegen ist und auf den Eingriff gewartet hat. Weil Zweifel befallen dich natürlich immer bei so einer Sache. Jetzt, damit er nicht auf und davon rennt, hat er sich den Durchschnittspreis ausgerechnet für seine 4 Kinder, weil ist ja altersmäßig verschieden. Für die kleine Sandra hat er erst 320 Euro gezahlt von der Friseurin am Salzgries, wo die immer gesagt hat, wenn der Revierinspektor auf seiner Runde vorbeigekommen ist, sie nimmt eh die Spirale und dann hat die Spirale Sandra geheißen. Und für den Benjamin waren es auch noch 320, aber nur noch ein Jahr lang, weil der war schon Kindergarten und obwohl dem seine Mutter Kindergärtnerin war, ist das nicht alimentemindernd in die Rechnung hineingefallen und volle 320 Euro für den kleinen Benjamin, wo der Peinhaupt damals spekuliert hat, Benjamin, dann kommt nichts mehr nach, quasi Magie des Namens. Dann noch die Zwillinge, je 360 Euro, weil kein Mengenrabatt für Zwillinge. Und da kommst du eben auf 4 × 340 €, hat der Beinhaupt gerechnet, während er sich langsam schon gewundert hat, dass sie ihn so lange auf dem Operationstisch warten lassen. Ist auch kein angenehmes Gefühl. Zuerst legen sie dich hin, niemand liegt gern so entblößt auf dem Tisch, und dann verschwinden alle und lassen dich allein. Aber bitte, 4 × 340 ist 1360, hat der Beinhaupt gerechnet. Bleiben mir von meinem Nettogehalt nicht einmal 700 €, da wäre er ohne das Schwarzgeld vom Botendienst überhaupt nicht über die Runden gekommen. Und seinetwegen hätte jetzt der Anästhesist langsam kommen dürfen, weil 1360, sprich alle Zweifel, verflogen. Er hat sich gefragt, wo die Ärzte so lang bleiben. Vor ein paar Minuten haben sie ihn für die Operation fertig gemacht und dann ist das Licht im Operationssaal ausgegangen und nach einer Minute ist es wieder angegangen, aber jetzt ist niemand mehr aufgetaucht. Ihm ist vorgekommen, er liegt schon eine halbe Stunde unter dem furchtbaren Licht und wartet auf den Eingriff, aber kein Arzt weit und breit. Oder haben sie mich womöglich schon eingeschläfert? Vielleicht habe ich nur geträumt, dass mitten in den Operationsvorbereitungen kurz das Licht ausgegangen und das Notstromaggregat angesprungen ist. Ein typischer Operationstraum. Du musst wissen, der Beinhaupt hat die örtliche Betäubung abgelehnt. Und die Frau Doktor hat gesagt, das kennt sie schon, dass die Männer solche Angsthasen sind und für den kleinen Eingriff Vollnarkose verlangen. Womöglich war es gar nicht so, dass das Operationsteam hinausgestürzt ist, wie der Strom ausgefallen ist, hat der Beinhaupt überlegt, sondern alles nur hysterische Träume, während ich schon längst, und das Unbewusste protestiert, dass meinem wichtigsten Körperteil gerade das Lebenslicht ausgeblasen wird und darum Traum das Licht ist verlöscht. Und auf einmal war der Beinhaupt sicher, dass wirklich schon alles vorbei sein muss. Dass er schon nach der Operation mitten im Aufwachen ist, sprich Aufwachalbtraum. Weil anders war das nicht möglich. Jede andere Erklärung war undenkbar. Da hätte sich der Beinhaupt noch eher weismachen lassen, dass die Klinge eines Skalpells zum Angreifen da ist und der Griff zum Schneiden. Der Anästhesist muss ihn in einen Albtraum hineinbetäubt haben. So etwas kann einfach nicht Wirklichkeit sein, hat der Beinhaupt beschlossen. Pass auf, der Beinhaupt ist schön für die Operation vorbereitet, auf dem Operationstisch gelegen, quasi umgekehrter Adam, wo das Feigenblatt den ganzen Körper bedeckt, nur nicht die Stelle, wo das Feigenblatt den Adam bedeckt. Und endlich geht die Tür auf, aber es ist nicht der Anästhesist, der die Tür aufmacht. Und es ist nicht der Urologe, der hinter ihm nachkommt. Ja, Beinhaupt. Und es ist auch nicht die Frau Dr. Kressdorf, die ganz erschrocken "Ja, Beinhaupt" ruft, sondern, ob du es glaubst oder nicht, seine zwei Ex-Kollegen, der Zand Erich und der Sikora. Der Sikora und der Zand Erich, seine alten Streifenkollegen, kommen zur Tür herein, gaffen auf den entblößten Patienten am Operationstisch und sie lachen nicht einmal, sondern der Zand Erich und der Sikora selber zu Tode erschrocken, bis der Zand Erich endlich sagt: "Ja, Beinhaupt, was tust denn du da?" Im Nachhinein ist das der Frau Dr. Kressdorf wie die gute alte Zeit vorgekommen, wo sie noch fähig war, sich über einen Stromausfall oder über einen Wasserrohrbruch aufzuregen, wo sie noch geglaubt hat, eine überschwemmte Klinik ist Grund genug, die Kripo zu holen, oder sie muss wegen ein paar Kameras am Eingang gleich zur Zeitung laufen, und wo sie mitten im Stromausfall sogar noch daran gedacht hat, ihren Fahrer anzurufen, bevor er in Kitzbühel ist, damit er ihrem Mann gleich alles berichten kann. Dass der Fahrer noch nicht einmal auf der Autobahn war, hat sie ja nicht ahnen können. Erst im Nachhinein sind sie draufgekommen, dass der Herr Simon genau um die Zeit, wo der Strom ausgefallen ist, im Tankstellenshop gestanden ist und noch schnell einen doppelten Espresso getrunken hat. Dann aber nichts wie hinaus aus dem Tankstellenshop und die Helena nach Kitzbühel bringen. Ein schöner, sonniger Morgen war das und mit dem besseren Herzschlag vom Espresso hat er die paar Schritte von der Shoptür zum Auto richtig mit einer Einstellung gemacht, wo man sagt: Leben vollkommen okay. Wenn man bedenkt, wie er noch vor einem halben Jahr beisammen gewesen ist, muss man ehrlich sagen, Hut ab vor den Tabletten. Aber wie er gesehen hat, das Auto ist leer, haben es die Tabletten natürlich schwer mit ihm gehabt. Jetzt ist der doppelte Espresso sehr in den Vordergrund getreten, weil wir aus dem Tankstellenshop heraus auf den BMW zugeht und durch die Rückscheibe keinen Helena-Kopf sieht, kurzer Herzstillstand und dann dafür Herzklopfen, als hätte er nicht einen doppelten Espresso, sondern die ganze Kaffeemaschine verschluckt. Aber interessant. Das Herz hat nicht dort geschlagen, wo das Herz ist, sondern das hat in seinem Kopf geschlagen, weil seine Halsschlagader muss jetzt dicker gewesen sein als der Tankschlauch, mit dem er vorher seinen BMW aufgetankt hat. Unglaublich, was so ein Auto schluckt. Aber er hat sich gesagt, was soll ich mich aufregen? Ich muss es ja nicht zahlen und für das Klima bin ich schon zu alt. Jetzt ist das Blut so durch seinen Halsschlauch in seinen Kopf hinaufgeschossen, dass sein ganzer Kopf gepocht hat. Und vielleicht ist durch das viele Blut, das ihm in den Kopf geschossen ist, auch mehr von der Tablette in sein Hirn gekommen, weil jetzt schon wieder Strohhalm, jetzt schon wieder Hoffnungsschimmer, jetzt schon wieder Silberstreif, sprich, vielleicht täusche ich mich. Nur weil ich aus 5 Meter Entfernung noch keinen Helena-Kopf durch die Heckscheibe sehe, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht mehr im Auto ist. Vielleicht ist sie nur eingeschlafen und im Kindersitz ein bisschen zusammengesunken und deshalb sehe ich sie nicht, hat der Herr Simon sich gesagt. Und nach dem nächsten Schritt Richtung BMW hat das viele Blut in seinem Kopf schon den nächsten Strohhalm angeschwemmt. Wer weiß, vielleicht ist es nur eine Spiegelung in der Heckscheibe. Heute gibt es ja überhaupt schon so viele Autos, wo man gar nicht mehr durch die Heckscheibe sieht. Jetzt mit Gewalt noch einen Schritt und noch einen Schritt, aber aus 2 Schritt Entfernung ist immer noch nichts von der Helena zu sehen gewesen. Und wie er schon direkt neben dem Auto war, immer noch nichts von der Helena zu sehen, nicht einmal durch die Seitenscheibe. Und wie er es endlich geschafft hat, mit seinen zittrigen Fingern den kleinen Fernbedienungsknopf auf dem Autoschlüssel zu treffen, hat es nichts genützt. Er hat immer wieder gedrückt, aber nur die Türen haben sich mit diesem verfluchten Geräusch aufgesperrt und zugesperrt und aufgesperrt und zugesperrt. Einmal würde ich das gern verstehen, wie diese Fernbedienungen wirklich funktionieren, weil Wunderwelt der Technik. Den Herrn Simon haben solche Sachen weniger interessiert. Der hat nie so den Sinn für die Technik gehabt. Das hat man ihm ja früher bei der Polizei immer zum Vorwurf gemacht. Eher ist bei ihm noch ein gewisses Interesse erwacht, seit er Chauffeur war, weil da hat er sich schon ein paar Mal darüber gefreut, dass er in einem Zeitalter lebt, wo es Sachen gibt, die sich früher niemand erträumt hätte. Zum Beispiel ein Auto aus der Entfernung aufsperren wie ein Zauberer. Aber jetzt hat er einsehen müssen, dass er eben doch keinen richtigen Zauberschlüssel in der Hand gehalten hat, weil er hat drücken können und er hat wünschen können, so oft er wollte. Er hat 1000 Mal verriegeln und entriegeln können und er hat damit nur dieses klopfende Geräusch erzeugt, wie der reinste Trauermarschtrommler, der den Hinterbliebenen beim Begräbnis die Tränen aus den Augen treibt, aber das kleine Mädchen, das die Frau Doktor in seine Obhut gegeben hat, ist dadurch nicht wieder aufgetaucht. Aber interessant. In diesem Moment muss er einen kompletten Filmriss gehabt haben, weil er hat sich später nie mehr daran erinnert, wie er rund um die Tankstelle gerannt ist. Er hat sich nicht erinnert, wie er durch die Waschanlage gerannt ist. Er hat sich nicht erinnert, wie er zur Ausfahrt gestolpert und die Straße auf und ab gerannt ist. Er hat sich nicht erinnert, wie er ein zweites und ein drittes Mal um die Tankstelle und durch die Waschanlage gerannt ist, oder besser gesagt, erinnert hat er sich ganz genau, aber rückwärts. Jetzt, wie ist sowas möglich? Pass auf, seine Vorwärtserinnerung setzt erst dort wieder ein, wo er in den Tankstellenshop zurückrennt. Er erwähnt kein Wort vom verschwundenen Kind, sondern mir ist was aus dem Auto gestohlen worden, weil sonst ruft der Tankwart ja sofort die Polizei, wenn er erzählt, was man ihm gestohlen hat. Dafür hat die Kripo den Herrn Ex-Kollegen ja dann so in die Zange genommen. Warum hast du nicht sofort die Polizei gerufen? Straßensperre, Razzia und alles. Und ich muss auch sagen, bei so etwas muss man einfach die Polizei rufen. Eigene Polizeivergangenheit hin oder her. Da hat der Herr Simon einen schweren Fehler gemacht. Vielleicht war er einfach von den Tabletten her zu selbstsicher eingestellt. Kann ich vielleicht schnell schauen, ob eine von den Kameras den Dieb beim Weglaufen aufgenommen hat, hat er den Tankwart gefragt. Ist leider nicht erlaubt, hat der Milan gesagt und ihm seinen Espresso hingestellt. Aber ich weiß nicht, warum ist ihm der Herr Simon einfach sympathisch gewesen. Hat er sich ein Trinkgeld erhofft? Hat er ein schlechtes Gewissen wegen dem Diebstahl auf dem Firmengelände gehabt? Oder hat der Herr Simon so verzweifelt reingeschaut? Der Tankwart hat ihm dann gedeutet, er soll zu ihm kommen, und er hat auf den Flachbildschirm gezeigt, der über der Kasse gehängt ist. Der Milan hat das Band zurücklaufen lassen. Und schon nach ein paar Sekunden sieht man den Herrn Simon rückwärts aus dem Shop zappeln, dann rückwärts um die Tankstelle rennen. Das musst du dir einmal vorstellen. Du siehst dich bei etwas, das du vor 5 Minuten getan hast und nicht mehr weißt. Rückwärts 3-mal in die Waschanlage und 3-mal rückwärts heraus. Die größte Verzweiflung seines Lebens hat rückwärts lächerlich ausgesehen und nur ein paar läppische Sekunden gedauert, bis der Herr Simon rückwärts zur Salzsäule erstarrt ist, als hätte der Milan das Bild angehalten. Und im nächsten Moment geht ein ganz anderer Herr Simon entspannt rückwärts in den Shop hinein. Der Shopwart hat das Band bis zu der Stelle laufen lassen, wo der Herr Simon wieder bei seinem Auto war, lächelnd die sauberen Scheiben verschmiert und in aller Ruhe Benzin aus dem Auto gesaugt hat. Von da an hat er den Film normal abgespielt, sprich in normalem Tempo und vorwärts. Und dann sind endlich die Szenen gekommen, wo der Herr Simon gehofft hat, dass man irgendwas Verdächtiges sehen kann, aber nichts zu sehen, weil beim Druckluftgerät drüben natürlich keine Kamera. Der Herr Simon war jetzt so gelähmt, dass er überhaupt nicht gewusst hat, was er tun soll. Die Tabletten haben ihm nicht geholfen, der Kaffee hat ihm nicht geholfen und die Panik hat ihm nicht geholfen, sondern komplett Strom aus. Gib mir noch einen Espresso, hat er zu Milan gesagt. Weil er war jetzt selber wie ein kleines Kind, das etwas angestellt hat und darauf setzt, dass ihm niemand draufkommt, wenn es die Augen zumacht oder sich hinter dem Haus versteckt. Hier lasse ich ein paar Seiten aus. Da fehlt dann zwar ein bisschen von der Handlung, aber das ist nicht so schlimm. Bei meinen Sätzen fehlen ja auch Teile. Und jetzt kommt der letzte Teil. Der Kressdorf hat immer lachen müssen, wenn die Leute ihn als Baulöwen bezeichnet haben. Sogar seine Frau hat manchmal zu ihm gesagt, gut, dass ich damals nicht gewusst habe, dass du so ein Baulöwe bist. Sonst hätte er bei ihr keine Chance gehabt, weil sie hat am Anfang geglaubt, mehr in Richtung Architekt. Das hat den Kressdorf amüsiert und er hat sich umgekehrt gedacht, gut, dass sie damals nicht mitgekriegt hat, dass ich noch gar nichts gewesen bin, weil für die Rosensträuße hat er noch jahrelang den Kredit abgezahlt. Für die Leute fängt ja der Baulöwe schon beim größeren Baumeister an. Wenn du heute dein erstes Einfamilienhaus auf die Wiese gestellt hast und es bricht nicht schon am ersten Tag zusammen, sofort Baulöwe. Und der Kressdorf hat leider jahrelang auf diesem Niveau dahin gefuhrwerkt. Sein rasanter Aufstieg hat erst mit der Almhütte in Kitzbühel angefangen. Du musst wissen, ohne Hütte kommst du nicht an die Aufträge heran. Almhütte, Skihütte, das unterrichten sie heute schon auf der Wirtschaftsuniversität, aber der Kressdorf hat noch auf alles selber draufkommen müssen und er hat ein halbes Berufsleben gebraucht, bis er es kapiert hat. Damals hat er sein ganzes Geld in die Hand genommen, das er in den ersten 2 Jahrzehnten verdient hat, und es einem Kitzbühler Halsabschneider für eine total verrottete Almhütte hingelegt, die eigentlich nur noch der Holzwurm zusammengehalten hat. Und dann natürlich Bankdirektoren, Politiker, Journalisten, Bischöfe, Investoren. Auf einmal haben ihm alle aus der Hand gefressen. Aber da muss man schon auch sagen, Almhütte ist nicht Almhütte, weil so einen geschmackvollen Almpalast, wie der Kressdorf aus dem Holzwurmhaufen gezaubert hat, da haben sich die kleineren Bürgermeister jahrelang anstellen müssen, damit sie einen Termin für einen schnellen Schnaps im Stehen gekriegt haben. Aber heute natürlich kein Bürgermeister, weil nur innerster Kreis, sprich Spitzentreffen. Heute sind sie nur zu dritt in der Jagdherrenstube gesessen, also rein von den Leuten her. Die Mädchen haben ja noch oben geschlafen, weil es am Abend ein bisschen länger gegangen ist. Und da hat man gesagt, lassen wir sie heute ein bisschen ausschlafen. Es war jetzt eine wahnsinnig friedliche Stimmung und der Bankdirektor Reinhard hat gesagt, so ein Tag ohne Handy ist wie 2 Wochen Urlaub mit Handy. Der Obersenatsrat Stachel hat so zustimmend genickt, dass ihm die Schuppen aus dem schwarzen Vollbart gerieselt sind, weil Neurodermitis. Aber nicht, dass du glaubst, der Obersenatsrat Stachel war im Allgemeinen so ein übertriebener Nicker, sondern im Gegenteil. Das Handyverbot vom Bankdirektor Reinhard hat ihn wahnsinnig genervt. Und damit der Reinhard es ihm nicht anmerkt, hat er so übertrieben genickt, quasi Tarnung. Aber die Neurodermitis hat sich natürlich nicht täuschen lassen. Jetzt ist der Obersenatsrat aus dem Bartkratzen gar nicht mehr herausgekommen. Nach einer Hüttennacht sowieso immer Juckreiz zum Quadrat und der Juckreiz hat ihn erst recht wieder nervös gemacht, sprich Teufelskreis. Nur damit du dir keine falschen Gedanken machst, woher der feine Staub gekommen ist, der auf der Seite vom Aurelius Stachel den Holztisch bedeckt hat. Der Bankdirektor Reinhard dagegen, für den hätte man das Wort entspannt erfinden müssen, wenn es nicht schon herum gewesen wäre. Und da meine ich nicht nur seine Leibesfülle, wo man sich ja oft auch täuscht. Und der gemütliche Dicke ist vielleicht nur so dick, weil er so viele Menschen in der Tiefkühltruhe hat, dass er mit dem Aufessen nicht nachkommt. Aber das Komische am Reinhard war ja, dass er gar nicht dick gewirkt hat, obwohl er bestimmt 50, 60 Kilo zu viel unter seinem schwarzen Rollkragenpullover versteckt hat. Dem Reinhard hat man das nicht negativ angerechnet. Mit seinen 60 Jahren hat er eher wie ein beleibter Gymnasiast gewirkt, der in der Schule allen weit voraus ist, außer im Sport. Der ist immer so gemütlich auf seinem Sessel gethront, hat durch seine dicken Brillengläser aus seinem speckigen Gesicht herausgeschaut, aber bei ihm ist das eben in Richtung imposante Erscheinung gegangen und väterlicher Ausdruck. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Alm war er wirklich so. Da hat er sich in einen gütigen Menschen verwandelt. Ich weiß nicht, ist es an der Höhenluft gelegen, an der Ruhe oder doch einfach an der Jagd. Der Reinhard hat sich selber gewundert, wie entspannt er auf der Alm immer war. Darum ist er ja so gern hingefahren. Im Alltag hat er seine gütige Seite gewaltsam unterdrücken müssen. Was glaubst du, was da aus der Bank geworden wäre, wenn er sie mit seiner Jagdgüte geführt hätte? Aber dazu war der Reinhard natürlich ein viel zu verantwortungsvoller Mensch. Der hat die Bank seit 20 Jahren sehr erfolgreich geführt. Da haben sich viele gefragt, wie der Reinhard das alles schafft. Aber das war eben, weil er auch so gut im Entspannen war. Und so entspannt wie heute war er schon lange nicht mehr. Das war eine großartige Idee von Ihnen, dass wir auf der Alm das Handyverbot machen, hat er zum Gressdorf gesagt und so zufrieden gelächelt, dass die kleinen Äuglein hinter seinen dicken Brillengläsern fast komplett verschwunden sind. In Wahrheit ist es natürlich die Idee vom Bankdirektor Reinhard gewesen, sein ausdrücklicher Wunsch, kein Handy, nicht nur bei der Jagd, sondern auch in der Hütte. Weil sie haben immer noch Hütte gesagt, obwohl der Gressdorf die Alm zum reinsten Bergbauernhof ausgebaut hat. In der Hütte kein Handy, hat der Reinhard gesagt, weil darum gehen wir in die Natur. Mein Gott, so ein Bankmanager hat wahnsinnig viel Verantwortung. Der darf sich auch einmal ein kleines Extravergnügen gönnen, eine kleine Demütigung am Wegesrand, indem man jemanden für die Idee lobt, die man ihm aufgezwungen hat. Das ist ein Verhalten, das ist weitschichtig verwandt mit dieser Sache, wo man sich für die Ohrfeige noch bedanken muss, aber viel freundlicher, weil ohne Ohrfeige nur mit Lob. Der Reinhard hat immer nur geflüstert, wie er etwas haben will und alle sind sofort gesprungen und nachher hat er gesagt, das war eine gute Idee von dir. Dem Gressdorf hat das nichts ausgemacht, dem Obersenatsrat Stachel schon, der ist jedes Mal rot angelaufen, wenn der Reinhard ihn wie einen kleinen Buben für etwas gelobt hat, das er gar nicht getan hat. Aber der Gressdorf hat nur das große Ganze gesehen, sprich den großen Auftrag. Weil für ein Projekt wie das Riesenland im Prater kann man als Baulöwe schon einmal einem gutmütigen Sadisten seinen Spaß lassen und sein Lob für ein Handyverbot entgegennehmen, das er selber aufgestellt hat. Und du darfst eines nicht vergessen. Das war ein Projekt, da hätte er noch einmal so einen Sprung gemacht wie damals, wo er mit seinem letzten Geld die Alm gekauft hat. Ich könnte dem Hasen stundenlang zuschauen, hat der Bankdirektor Reinhard gelächelt. Sein dickliches Ministrantenlächeln hat eine Zufriedenheit ausgestrahlt, dass ich umgekehrt sagen muss, ich könnte dem Reinhard stundenlang beim Lächeln zuschauen. Das fressende Tier hat für ihn so etwas Friedliches gehabt. Das hat ihm in den letzten Jahren fast mehr bedeutet als die Jagd selber und der Stachel hat sogar manchmal hinter vorgehaltener Hand gelächelt. Der Reinhard schießt ja gar nicht mehr gern, dem genügen die Hüttentiere hinter der Scheibe. Du musst wissen, die Jagdherrenstube war durch eine Glasscheibe vom Stall abgetrennt. Das ist heute der letzte Schrei bei den Almhütten. Und erfunden hat das ursprünglich der Kressdorf. Mit seinem letzten Geld hat er damals die gläserne Stallwand einziehen lassen. Aber wie dann die Jagdrevue einen mehrseitigen Fotoartikel über seinen kreativen Einfall gebracht hat, haben es natürlich sofort alle nachgemacht. Im Grunde war diese Glasscheibe zwischen der Jagdherrenstube und dem Kleintierstall die Basis vom ganzen Kressdorf-Imperium. Weil das hat den Leuten gefallen, das glaubst du gar nicht. Da hast du in der Jagdherrenstube deinen Speck gegessen, deinen Schnaps getrunken, deine Millionen gezählt, dein Schwarzgeld gestreichelt und durch die Glasscheibe hast du den Tieren beim unschuldigen Tiersein zugeschaut. Die Mädchen waren noch nicht auf, die haben bis Mittag geschlafen. Das war für den Reinhard eine fremde Welt, dieses lange Schlafen hat er nicht verstanden, weil der Morgen war das Schönste für ihn und jeden Morgen um Punkt 6 Uhr die 5 Tibeter. Du entschuldigst mich, ich muss einmal ganz kurz, hat der Reinhard zum Kressdorf gesagt und sein Handy herausgezogen, weil das war natürlich der wichtigste Teil an der Abmachung, dass der Reinhard dann doch zumindest einmal kurz telefoniert hat, quasi das Verbot übertreten, das angeblich der Kressdorf erlassen hat. Aber immer mit zerknirschter Entschuldigung. Der Obersenatsrat Stachel hätte sich das nie getraut. Der hat immer einen Durchfall simuliert und alle 5 Minuten vom Klo aus seine wichtigsten Telefonate gemacht. Und jetzt, während der Reinhard in der Jagdherrenstube telefoniert hat, ist der Stachel auch wieder auf das Klo hinaus und hat schnell sein Handy aufgedreht. Dass er dann gar nicht bis zum Klo gekommen ist, hat mit dem SMS zu tun gehabt, dass er schon auf dem Weg gelesen hat, weil Notruf, dass die Frau vom Kressdorf ihren Mann nicht erreicht und dass der sie dringend anrufen soll. Jetzt hat sie es aufgegeben, hat einer von den 2 Shopsäufern gesagt. Du musst wissen, eine Stunde lang hat das Handy vom Herrn Simon durchgehend geklingelt, aber er hat nicht abgehoben, weil sag einmal einer Mutter, ich habe dein Kind verloren. Und da siehst du schon, wie schlecht es dem Chauffeur jetzt gegangen ist, dass ihm nicht aufgefallen ist, dass sein Handy auf einmal ruhig war. Es tut mir selber weh, wenn ich daran denke, dass sein Hirn jetzt langsamer war als das von den Shopsäufern, denen es vor ihm aufgefallen ist. Meine telefoniert auch den ganzen Tag, hat der magere Shopsäufer laut verkündet, damit es auch der Tankwart hört, der gerade einen Stapel Tiefkühlpizza Napoli in das Kühlregal eingeräumt hat. Ich weiß nicht, was das ist bei den Frauen. Den kurzen Blick vom Tankwart hat der Herr Simon genutzt und ihm mit seinem leeren Becher gedeutet und der Tankwart hat genickt, quasi ich räume nur noch schnell die Pizzaschachteln ein, damit sie nicht auftauen und dann bringe ich dir gleich noch einen Espresso. Dass die den ganzen Tag die Papalatur offen haben müssen, hat der magere Shopsäufer gesagt. Hat der Bierbauch mit einer hohen Stimme gemacht und dazu sein linkes Patschhändchen wie einen Vogelschnabel bewegt, quasi Schnattergans. Da hilft manchmal nur nicht abheben, hat der magere gesagt, weil er wollte den Herrn Simon mit der Nase draufstoßen, aber nichts da. Der hat es einfach nicht kapiert. Pass auf, er hat vorher sein Handy draußen am Stehtisch liegen gelassen und wie er aus dem Shop-Klo zurückgekommen ist, hat er sich nichts dabei gedacht, dass es nicht mehr klingelt. Da muss man schon fast seinem Unbewussten die Schuld geben. Da hat ja jeder Mensch geheime Wünsche, frage nicht. Und womöglich wollte er endlich erwischt werden. Womöglich hat er es sich sogar irgendwo ganz hinten in seinem Kopf gewünscht, dass der fette Shopsäufer die Gelegenheit ergreift und aus Jux den Anruf annimmt, während er am Klo ist. Der Herr Simon ist dem Shopsäufer später auch nie böse dafür gewesen. Im Gegenteil, er hat ihn ja nach dem Begräbnis sogar eingeladen. Auf sich selber ist er böse gewesen. Und ich muss auch sagen, einer, der früher einmal bei der Kripo war, darf in so einer Situation nicht einfach froh sein, dass das Handy nicht mehr nervt, weil wenn ein penetranter, über eine Stunde gehender Telefonterror auf einmal aufhört, dann musst du dich immer fragen, warum. Das ist, wie wenn der Ehepartner nicht mehr käppelt, dann weißt du, er betrügt dich. Und wenn die Angehörigen deines entführten Kindes nicht mehr anrufen, dann weißt du, sie haben dich. Der Herr Simon hat es erst in dem Moment kapiert, wie der Polizist ihn von hinten derart brutal zwischen den Beinen gepackt hat, dass er hinter seinem Schmerzensschrei die Frage des Polizisten gar nicht richtig verstanden hat, obwohl der ihm ins Ohr gebrüllt hat, wo hast du das Kind? Aber ich sage, dem Peinhaupt ist es in der Sekunde gar nicht in erster Linie um eine sofortige Antwort gegangen, sondern er hat auch die Schmach abbauen müssen, dass ihn seine zwei Kollegen, die jetzt draußen die Fluchtwege gesichert haben, also der Zand-Erich den Shop-Eingang und der Sikora den Hintereingang, an diesem verfluchten Morgen auf dem Sterilisationstisch überrascht haben. Für den Beinhaupt ist die Panik der Klinikchefin nach dem gespenstischen Telefonat mit dem Shopsäufer natürlich die Chance zur Rehabilitierung gewesen. Und da greifst du vielleicht etwas fester zu, obwohl du noch gar nicht weißt, dass du gerade vor dem größten Fall deines Lebens stehst. Aus. Ja, vielen Dank, Wolf Haas, für die wunderbare Lesung aus Der Brenner und der liebe Gott. Jetzt weiß ich auch, warum Herr Kämmerlings schon beim Hören der Hörkassetten ihrer ersten Romane zum Fan geworden ist, weil sie ihre eigenen Texte ganz herausragend gut lesen, wenn ich das gleich urteilen sagen darf. Das war die erste Lesung, glaube ich, überhaupt aus diesem Roman. Ja, normalerweise verlese ich mich nicht so oft, aber beim ersten Mal ist der Text noch ein bisschen widerspenstiger. Die erste Lesung in Berlin und nicht in Wien, das ehrt uns sehr. Herr Kämmerlings, wir haben den Anfang gehört mit kleinen Streichungen. Was wird exponiert? Ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, muss zugeben unter gewissem Zeitdruck, da bin ich tatsächlich drauf reingefallen und habe nicht sofort kapiert, wer Herr Simon ist. Also das war für mich schon mal irgendwie das eigentlich, also der letzte Brenner lag länger zurück, aber ich hatte den Vornamen nicht mehr so präsent und diese merkwürdige Sprachform, dass man mit Herr und dem Vornamen anredet, das ist ja so eine Dienstbotenanrede, glaube ich, vor allem im Österreichischen ja. Dann, die habe ich irgendwie nicht gecheckt. Insofern war das schon die erste Überraschung, die ich da hatte. Es werden am Anfang zwei Welten schon mal vorgestellt, die dann ganz banal verbunden sind, eben durch das Ehepaar. Die Frau ist Ärztin, hat diese Klinik. Und es ist diese ganze Welt der Abtreibungsdebatte, also der Klinik auf der einen Seite und der radikalen Abtreibungsgegner um diesen Herrn Knoll, der andererseits aber auch in irgendwelchen dubiosen Geschäfte verwickelt scheint, weil er so viel Geld hat für seine Aktionen. Und auf der anderen Seite eben die politische, korrupte Welt um den Baulöwen, also den Ehemann. Und diese beiden Welten spannen gewissermaßen das soziale oder ja, ökonomische Panorama auch dieses Buchs auf. Und wie die dann verbunden sind und wie dann sich dann auch überraschende Verbindungen zwischen diesen Welten auch noch ergeben, das ist natürlich auch schon ein Spannungsbogen des Romans. Das war jetzt ganz konkret eingestiegen, vielleicht den Versuch von der anderen Seite, vom Titel, der den denkbar abstraktesten Ausdruck überhaupt enthält, nämlich Gott. Was hat Gott mit der Geschichte zu tun? Wir haben es mit einer Abtreibungsklinik zu tun und bekanntlich sind Abtreibungsgegner in der Regel schwerstens religiös motiviert. Das und was darüber hinaus, Herr Falke? Das kann man auch relativ konkret erklären. Es gibt eine Drohung, die gegenüber dieser Abtreibungsärztin ausgesprochen wird von dem Abtreibungsgegner. Und die lautet so ungefähr, wenn du das machst, dann wird dir eines Tages auch jemand, nämlich der liebe Gott, vielleicht deine Tochter wegnehmen. Und diese Tochter wird nun weggenommen. Und Brenner verfällt auf den Gedanken, er hätte es nun möglicherweise mit einem Täter zu tun, der liebe Gott selber ist, der dieses Mädel verschwinden hat lassen aus dem Auto an der Tankstelle. Das ist zunächst mal der ganz einfache, handlungsbezogene Hintergrund von Gott, dass da natürlich metaphorisch und symbolisch und auch sonst möglicherweise noch einiges drauf sitzt. Das lassen ja schon die Titel der Wolf Haas-Romane ahnen. Nicht? Da geht es ja immer gerne um das ewige Leben oder um den Tod oder nun um den Gott. Das heißt, es ist alles so Nomenklatura aus dem katholisch-barocken Bereich, könnte man mal sagen, also auch aus dem österreichischen Urbereich. Und nun sind wir, nachdem viele Male gestorben worden ist, in Brenner-Romanen auf ganz gottlose und teuflische Art und Weise, sind wir nun mal in einem Roman angekommen, wo Gott auch nicht eines Tages, sondern irgendwann mal sogar relativ präsent wird. Aber ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Eine Ergänzung vielleicht noch zu Gott. Es ist also gewissermaßen ein Topos oder auch der Abtreibungsdebatte ist ja der Vorwurf, dass die Befürworter oder eben die Abtreibungsärzte ganz konkret für sich in Anspruch nehmen, Gott zu sein oder Gott zu spielen gewissermaßen, an diese Hybris, an die Stelle Gottes zu treten, über Leben und Tod zu entscheiden. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt dann ausweitet auf diese Krimi-Welt, natürlich schon ein ganz zentrales Motiv, weil alle möglichen Leute entscheiden über Leben und Tod und nicht zuletzt der Erzähler, beziehungsweise der Autor selber entscheidet ja über das Leben und Tod auch seiner Figuren möglicherweise. Sie haben eben ein bisschen gestutzt, als ich von dem Hirnwurm kurz gesprochen habe, statt dem Ohrwurm. Und der Hirnwurm, der auftaucht, der wurde jetzt nicht gerade mitgelesen, das ist die Zone der Durchsichtigkeit, um das kurz zu erklären. Bei den Foldern, die die Abtreibungsgegner verteilen, hat der Gegner die Zone der Durchsichtigkeit als Ausdruck gelesen, oder es war Brenner selber, und die taucht immer wieder auf. Und das ist offenbar die Phase der Vereinigung von Ei- und Samenzelle, in der dieses entstehende Bündel eine bestimmte Transparenz, Zusammenhalt und Transparenz hat. Und das entsteht in der Regel nach 5 Tagen, nach 100 Stunden. So, das sind so in etwa die Parameter. Die ersten 5 Tage der Empfängnis sind das sozusagen, wo das Ei von so einer durchsichtigen Hülle umgeben ist und die zerreißt es nach 100 Stunden. Und dann geht eben die Zellteilung los. Und ich habe den ganzen Roman entlang dieser 100 Stunden geschrieben, die eben bei der Befruchtung zum Leben führt und bei meinem Roman in die Gegenrichtung. Darum auch dieses rückwärtslaufende Überwachungsvideo. Und wieso in die Gegenrichtung? Ja, weil man ja, weil es relativ viele Todesfälle in dem Roman gibt, aber keine Geburt. Die des Romans selbst, könnte man ja sagen. Ja. Also es braucht sozusagen genau diese 100 Stunden, die werden erzählt. Also die erzählte Zeit ist 100 Stunden. Es wird auf jeder Seite dauernd die Stunden angegeben, die gerade vergangen sind. Ja, bis am Ende 100 sind und dann hat man begriffen, aha, das ist genau die Spanne, die es braucht, bis Leben entsteht nach einer bestimmten Definition von Leben. Wenn man diesen Gedanken noch einen Schritt weiter macht und als Statement des Autors nimmt, was man nicht darf, aber was man ja mal tun kann, dann ist das sozusagen ein Bekenntnis zum Entstehen vom Leben in einem bestimmten zeitlichen Prozess. Nämlich eben in diesen 5 Tagen. Dann könnte doch ein Abtreibungsgegner sagen, genau, das ist die Zeit, ab da ist das Leben vollständig da. Und der Haas hat sich durchaus mit Sympathie für solche relativ restriktiven Vorstellungen geäußert. Und einmal gibt es eine kleine Stelle, da sagt der Brenner auch, wenn das nicht so ein Idiot wäre, könnte ich mich eigentlich mit seiner Vorstellung, also die von Herrn Knoll, dem Gegner, anfreunden. Ja, kommt einmal kurz ins Schwanken. Ich wollte das vorher auch schon erwähnen, dass Gott natürlich auch etwas mit diesem Erzähler zu tun hat. Als ich den ersten Brenner-Roman geschrieben habe, war das für mich das größte Tabu, das ich mir zu brechen traute. Und ich musste lang mir Mut machen, nämlich, dass ich einen allwissenden Erzähler eingesetzt habe, was ja eigentlich das Verbotenste überhaupt ist in der modernen Literatur. Und ich glaube, das ganze 20. Jahrhundert, die Literaturgeschichte könnte man entlang dieses immer größer werdenden Verbotes des allwissenden Erzählers erzählen. Und der allwissende Erzähler ist natürlich ein gottgleicher Erzähler. Insofern könnte man, was mir jetzt zum ersten Mal auffällt, diese zwei Personen im Titel auch mit dem Brenner und seinem Erzähler gleichsetzen. Der Brenner und der liebe Gott. Ja, dann hätte man auch vom sozusagen Totenerzähler zum lieben Gotterzähler einen ziemlich gewaltigen Sprung gemacht, vom letzten Brenner-Roman zum neuen Brenner-Roman. Wenn wir dieses Motiv vom lieben Gott noch ein Stück weiter verfolgen anhand des Romans selber, ein bisschen vom Inhalt mussten wir, glaube ich, schon erzählen. So ist die, ich glaube schon, dass das die hintergründig wichtigste Funktion dieses Gottes ist in dem Roman. Aber es gibt noch eine, die ist viel signifikanter, nämlich eine Gottesbegegnung von Brenner. Im Augenblick, da er, man kann sagen, und zwar wörtlich, nicht etwa vulgär, am tiefsten in der Scheiße steckt. Vielleicht sollten wir dieses kleine Element, Herr Falke, mit Ihrer Hilfe sozusagen erzählen und mal fragen, was es da mit Gott auf sich hat. Ja, Um das etwas anschaulicher zu machen, der Herr Simon verwandelt sich dann, als der Kriminalfall passiert, nämlich das Mädchen verschwindet, in den Detektiv Brenner wieder und sucht das Mädchen und wird dadurch natürlich in alle möglichen Schwierigkeiten verwickelt, wird von der Gegenseite hart angepackt, unter anderem in der Form, dass man ihn in eine Senkgrube versenken möchte und ihm sozusagen damit das Lebenslicht auszublasen droht. Und als der Brenner auf dieser Almhütte, auf diesem berühmten Almbauernhof, dann an Stricken in diese Senkgrube hinabgelassen wird, Sie wissen wahrscheinlich, was das ist, da sind also die menschlichen Ausscheidungen drin gesammelt, wenn es keine Kanalisationen gibt, er wird da also abgelassen und als er unten angekommen ist, trifft er nicht mehr, wie erwartet, einen Vorgänger, der da auch diesen Weg schon gegangen ist, sondern er trifft auf ein auratisches Bild, das sich als der liebe Gott herausstellt, der da in Ephigie ihm erscheint im letzten Moment. Und das ist nun natürlich ein literarischer Vorgang und ein Bild und eine Erzählpartikel in diesem Roman, das uns ungeheuer zu denken geben kann in Bezug auf das Verhältnis zwischen dem Brenner und dem lieben Gott. Denn das kann man nun als Epiphanie und Erlösungsweg interpretieren oder man kann auch sagen, auf gut Österreichisch, das ist so eine Abwandlung des irdischen Jammertals, das in seinen tiefsten Tiefen beschrieben wird als Jauchegrube, hier in diesem Roman. Und da taucht der Gott nun auf eine blasphemische Art und Weise auf, ganz tief drin. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wofür ich mich entscheiden sollte, aber ich bin mir sicher, dass man mit diesen beiden Interpretationen arbeiten kann. Aber ich finde das gar nicht blasphemisch. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz nach Lehrmeinung theologischer, dass einem Gott begegnet, wenn es einem besonders schlecht geht. Also insofern ist das ganz fast logisch, dass er da unten dem lieben Gott begegnet. Dann kann man sozusagen von diesen sozusagen Höhen gleich ein Stück weiter folgern, könnte man, Herr Kämmerlings, dann ist Brenner auch nicht der, aber ein Schmerzensmann. Wir haben ihn ja jetzt ununterbrochen gehört, als jemand, der durch die Tabletten auch mal ein positives Licht auf die Welt werfen kann, was voraussetzt, dass er in der Regel genau das eben nicht tut. Ist er ein Schmerzensmann? Na, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Das würde ja, der Schmerzensmann ist ja der Erlöser. Also er ist, das finde ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber es gibt zumindest ja diese Kurve natürlich über die Romane hinweg, dass es ihm eigentlich von Buch zu Buch persönlich schlechter geht eigentlich. Jetzt mit Ausnahme der, also jetzt mit chemischer Hilfe vielleicht dann zeitweilig etwas besser, aber während er am Anfang hat er gerade seinen Job aufgegeben im ersten Buch und dann ist er erst noch Privatdetektiv und irgendwann ist er eigentlich jetzt gar nichts. Jetzt ist er Chauffeur, der jetzt eigentlich noch gegen den Willen der Opfer sozusagen anfängt, auf eigene Faust zu ermitteln und so. Also da gibt es schon so eine absteigende Linie, die dann vielleicht konsequenterweise in der Senkgrube zu enden scheint. Das ist dann nicht das Ende. Ich würde diese Gottesbegegnung, also das ist ja auch einfach, man muss das ja gar nicht so hoch hängen, das ist natürlich einfach so eine Fantasie sein im Augenblick des Todes, das ist also ganz relativ realistisch vielleicht sogar, dass man einfach dann noch halluziniert oder so. Aber ich finde diese, was ich vorhin sagte, finde ich gerade in dem Zusammenhang dann vielleicht auch relevant, dass eben nicht nur der Erzähler möglicherweise allwissend ist, sondern eben auch der Autor, der allmächtige Gott ja ist. Und gerade, es gibt dann eben eine Szene, das ist egal jetzt in welchem Zusammenhang der Handlung, wo nacheinander gleich drei Leute eben umgebracht werden und in dieser Grube verschwinden, was eigentlich erzählerisch, wie in früheren Romanen manchmal auch schon, eigentlich ganz unmotiviert wirkt. Also könnte man sagen, es ist im klassischen Kriminalroman wäre das vielleicht eine Schwäche, weil auf einmal so alle möglichen Leute sterben, ohne dass man wirklich das psychologisch deuten könnte. Also ich habe das so als einen kleinen Witz oder einen kleinen Wink mit dem Zaunfall gelesen, dass der Autor eben die Leute einfach, er hat die Macht. Also der Autor kann entscheiden, ich brauche diese Figuren nicht mehr, die kommen jetzt alle in die Senkgrube. Egal, ob das jetzt für die Handlung, genau, egal, ob die jetzt für die Handlung eigentlich wirklich relevant ist oder nicht. Herr Kämmerlings möchte die letzten metaphysischen Zusammenzurrungen gerne vermeiden, aber glauben Sie, Herr Falke, dass man Texte von Wolf Haas überinterpretieren kann überhaupt? Also ich würde Ihnen da gerne entgegenkommen und sagen, der Brenner ist kein Schmerzensmann, aber ein Hiob könnte er schon sein. So wie wahrscheinlich viele gute Detektivfiguren in ihrer Mischung aus Loser und gerechtigkeitsschaffenden Figuren Hiobs sein könnten. Dass man Wolf Haas überinterpretieren kann, das glaube ich auch schwerlich. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung, weil ich denke, dass Wolf Haas seine Romane hochgradig und sehr klug und sehr witzig, wie man an den Reaktionen, die wir gezeigt haben, merkt, kalkuliert. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken, das ist keine Frage. Ich weiß nicht genau, wie hoch Sie gehen wollen, Herr Winkels, in die Metaphysik oder beziehungsweise in die Theologie. Ja, wir haben ja jetzt am Anfang die drei Szenen im Grunde in vier Kapiteln sozusagen gehört, wo offensichtlich ist, dass am Anfang ein kleines Kind verschwindet. Also es geht ja immer um Abtreibung, um Gebären, Abtreiben. Also Kind verschwindet, das Gegenteil sozusagen von geboren werden und auf die Welt kommen. Dann Schwenk, nächstes Kapitel, Abtreibungsklinik. Jemand liegt da, ein Mann, und lässt sich sterilisieren. Warum? Er will keine weiteren Kinder haben. Er hat schon vier mit einer schönen Pointe, ganz am Schluss des Buches. Die dritte Szene, glaube ich, die wir gehört haben, dient weiterhin sozusagen dem Auflösen des Zusammenhangs von Sexualität und Fortpflanzung, nämlich die drei österreichischen Machthaber sind auf dieser Hütte. Krieg den Hütten heißt es einmal so schön, weil die Hütten sich in Österreich zu den Palästen entwickelt haben und haben eigentlich hinter einer Scheibe mit Einwegspiegeln die Puppen tanzen lassen, die Frauen tanzen lassen. Das heißt, auch eine klassische Form sozusagen, eine Bordellsituation, in der Fortpflanzung vermieden ist. Das heißt, drei Eingangssequenzen, die nach und nach zusammengeführt werden, haben alle drei mit dem Aufreißen dieses Zusammenhangs wesentlich zu tun. Halte ich für keinen Zufall. Erstens, zweitens mal eine Frage, warum an Sie, Herr Haas, dieses Motiv hätte ich mir mächtiger vorgestellt. Diese Hütte, da sitzen die drei, der Bankdirektor, der Obersenatsdirektor und der Kressdorf, und dahinter haben offenbar die Mädchen, die sich haben kommen lassen, für sie was auch immer posiert, und die können die aber nicht sehen, sie aber die Mädchen. Das sagen sie zwar, halten sich aber lange mit Hasen und Tieren auf. Warum haben sie diese extrem brutale, voyeuristische, einseitige Machtsituation nicht stärker herausgestellt? Das hätte mich nicht interessiert. Das ist ein typisches Krimi-Genre eigentlich. Das versuche ich dann nur zu streifen. Das ist Geschmackssache. Also ich deute oft wichtige Dinge nur an und führe unwichtige mehrere Kapitel lang aus. Nee, man kann ja allein über den Ausdruck Hasen, der dadurch beobachtet, von Hasen zu Hasen die Sache sozusagen ausdehnen. Der Oberschurke, den haben wir eben auch indirekt kennengelernt, ist ein Herr Reinhardt, der Bankdirektor. Bei dem laufen nun alle Strippen zusammen. Und der Kriminalroman tut ja einen ganzen Teil, der zum Krimi gehört, nämlich sozusagen rächt die Dinge und bringt sie zum Ausgleich am Ende. Aber Herr Reinhardt kommt völlig ungeschoren davon. Das hat mich ja sozusagen geärgert in meinem spontanen moralischen Empfindung. Wissen Sie einen Grund, warum Herr Reinhardt nicht mit, ja schon nicht, so viel. Nicht mit identifiziert wird, aber nicht das Entscheidende? Ich glaube, das ist einfach so ein ganz typisches, so ein Antiklimax am Schluss. Also da gibt es ja einige andere auch, dass dann eben gerade diese Erwartung, dass am Ende, wie ironisch auch immer, eine heile Welt hergestellt wird, also das war ja schon im letzten Brenner am Ende auch nicht so. Dann Brenner kommt davon, aber da fängt der Erzähler halt die Kugel. Und ich glaube, das würde einfach auch nicht zu dieser Struktur passen. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, das ist gar nicht so eine wichtige Figur, weil das ist ein Klischee, dieser Reinhardt. Das ist einfach so der Inbegriff von einem Strippenzieher, der irgendwie immer davon kommt. Der Chef von allem. Genau, viel interessanter sind ja eigentlich diese kleinen Figuren darunter, die irgendwie sich da nach der Decke strecken und irgendwie ihren Schnitt machen wollen und die dann alle da irgendwie verstrickt sind. Auch interessanterweise nicht nur in diese Korruptionsgeschichte, sondern ja auch in diese ganze Frage von Zeugung und Unfruchtbarkeit. Und das ist ja auch so ein Thema, was sagen, alle Figuren irgendwie betrifft. Also sie, nicht nur eben in der Sterilisationsklinik, sondern auch andere Figuren, die irgendwie keine Kinder haben oder gerne Kinder hätten oder stattdessen die Pflanzen in ihrer Wohnung wuchern lassen als Art Kinderersatz oder Wachstumsersatz. Solche Sachen sind natürlich letztlich viel prägender für diese Geschichte und für das, was Wolf Haas erzählen will, als jetzt dieser Plot mit dem Oberschurken dann. Ja, obwohl es kommt ja noch was dazu, dass am Ende die Sache aufgeklärt wird, aber die tatsächliche Bauintrige, die Bestechung, der gesamte Hintergrund, der für die Gesellschaft typisch ist, nämlich das Intrigante, Kriminelle in den Geschäften, überhaupt nicht aufgedeckt wird. Für uns schon, aber nicht öffentlich. Es werden zwar alle kommen um die Akteure, aber es wird nicht bekannt, was eigentlich für Schweinereien in der... Ich habe das noch vor der Bankenkrise geschrieben, das Buch. Ja, ja. Das alles wird nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen. Insofern bleibt ja dieses düstere Bild einer verrotteten Gesellschaft, die sich nicht selbst aufklären kann, bis zum Schluss bestehen. Und es ist für das Gesamtbild, das entworfen wird, ja nicht ganz unwichtig. Es gibt mehrtägige Begräbniszeremonien, darauf legt der Autor in seiner Erzählung Wert. Und das will ja auch einiges besagen in dem Sinne der Düsternis, die Sie jetzt ansprechen. Das heißt, es wird also gut katholisch das Begräbnis als Pomp funèbre gefeiert von diesen wichtigen Leuten, aber die Gerechtigkeit wird natürlich mitbegraben. Ich habe allerdings ein bisschen den Eindruck, dass das bei Wolf Haas auch ein gewisses System ist. Er ist keiner jener Autoren, die mithilfe ihrer Detektive oder ihrer Figuren Gerechtigkeit in die Welt bringen. Oder das auch nur versuchen. Das war das eine, was mir an diesem Brenner auffiel. Und das andere war, dass diese Figuren auch eigentlich herausgelöst sind als klassische österreichische Standardfiguren und Sozialtypen aus so einer früher noch bekannten Erdung durch Tradition, Heimat und quasi nationalsozialistisches Rechtssein. Das spielt alles durchaus eine gewisse Rolle, aber gewissermaßen in einer modernisierten Form. Und eigentlich habe ich den Eindruck, die handeln alle nach dem, was ihnen in ihren Interessen und in ihren Gelüsten genehm ist. So wie dieser Reinhard als Bankdirektor, der eben ein 12-jähriges Mädchen dazu bringt, eine Abtreibung vorzunehmen, was dann auch zu einer ganz interessanten Schlüsselgeschichte wird, die die Romanhandlung vorantreibt. Also die machen das einfach. Und das wird von diesem etwas schnottrigen Erzähler auch hingenommen und nicht problematisiert. Und das ist aber trotzdem natürlich ein sehr starkes Zeichen innerhalb des Romans. Was wir jetzt nur sehr schwer thematisieren können, aber man kann auch nicht drüber reden, ist, dass der Auslöser für dieses ganze Gemetzel, die eigentliche, die Handlung in Gang bringende Geschichte, überhaupt nichts mit den kriminellen Machenschaften der Figuren zu tun hat, sondern alle in ihrer milden Kriminalität ein gesundes Gesellschaftsleben führen, so suggeriert es auch der Roman, so ist es schlecht, so ist es normal, so kann es ewig weitergehen, während die Entführung von Helena ganz woanders ihren Ursprung hat, in einer ganz anderen Logik sozusagen stattfindet. Und das, was da passiert an Gemetzel, und das ist ja von einer seltenen Grausamkeit, ja, mit spritzendem Blut, mit spritzender Scheiße und Vereinigungen im Zeichen von Blut und Kot, man kann es sich sozusagen nicht grausamer vorstellen, eigentlich mit dem, was am Anfang der ganzen Kette steht, überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ja ein absolut bemerkenswerter Sachverhalt, dass die beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben. Ganz so stimmt es nicht, glaube ich. Das gibt da schon eben Zusammenhang. Allerdings will ich jetzt wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist in dem Fall... Ich verrate nichts über die Entführung, aber das entscheidende Gemetzel und auch diese Geschichte mit dem Brenner und warum der dann eben doch nicht in der Senkgrube verschwindet, das hängt ja schon auch mit der Entführung zusammen. Und zwar eben gerade so rum, dass da dann doch die Vaterliebe in dem Fall dann überraschenderweise sich durchsetzt gegenüber dem Wunsch, einen Zeugen verschwinden zu lassen. Und das ist ja fast schon... Also, völlig zynische Wendung dann in dem Zusammenhang, dass dann auf einmal so ein eigentlich die natürliche menschliche Empfindung die Handlung bestimmt und nicht diese ganzen Formen von einfach Geldgier und Machtgier und so weiter. Das ist natürlich dann auch wieder, ist das nicht dabei bleibt, ist klar, aber es ist die Entführung, Entschuldigung, nur ganz kurz, die Entführung von Helena, die bringt natürlich einen trojanischen Krieg in Gang in diesem Wiener Wirtschafts- und Politikfilz. Apropos Helena, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich diesen Diskurs hier natürlich auch sehr schön finde, als Beispiel dafür, wie kompliziert ein Diskurs wird, wenn man Tabus hat, über die man nicht reden will. Also, dass Sie alle so freundlich sind und nicht die ganze Geschichte verraten wollen, wird das so umkreist und es entsteht jetzt der Eindruck, dass das ein wahnsinnig surreales Buch ist mit tausend Ebenen und Symbolismen, während ich eigentlich das Gefühl habe, dass das Buch ziemlich geradeaus geht und am einfachsten wahrscheinlich dadurch beschrieben wird, wenn ich erwähne, was auf dem Buchcover oben ist, nämlich vorne ist eine Tafel Schokolade oben und hinten eine ziemlich ähnlich aussehende, im gleichen Format abgebildete Senkgrube, also dort, wo die Schokolade hinkommt. Ja. Und das ist eigentlich, diese zwei Pole sind es, zwischen denen die Geschichte ihre Spannung aufnimmt. Es stimmt, was gesagt wurde, dass sie eben sich nicht so linear entwickelt wie der klassische Kriminalroman, wo am Anfang man irgendwo ist, sozusagen auf 100 Meter Seehöhe und es steigt stetig an und am Schluss ist man auf 500 Meter Seehöhe, sondern es ist eher so ein Hin- und Herschwappen wie in der Senkgrube. Ja, und dann darf ich vielleicht noch sagen, dass es ganz am Ende, die letzten 5 Zeilen so endet, und das ist sehr typisch, wir haben ja die Szene gehört mit Herrn Peinhaupt in der Klinik auf der Liege wartend auf die Sterilisation, dass er mit einer Angestellten dieser Klinik ein Kind gezeugt hat und noch ein 5. Mal Alimente zahlen muss. Das zeigt, wie schön alles gebaut ist in diesem Roman. Und natürlich hat Herr Haas völlig recht, dass das mit den Kontrasten alles ganz, ganz deutlich und klar ist. Und natürlich haben die literaturkritischen Kollegen recht, dass das bei aller Eleganz der Oberfläche ein hochkomplexes symbolisches Gebilde ist, das das trägt. Also es ist für den, der gerne spannende Bücher liest, ein ebenso schönes Buch wie jemand, der in symbolischen, dichten Prozessen Spannung erwartet. Also es ist ein rundum gutes Buch. Ein bisschen davon, hoffe ich, haben wir heute Abend vermitteln können. Und damit sind wir auch am Ende desselben. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken, vor allen Dingen bei Wolf Haas, der seine erste Lesung aus seinem neuen Buch Der Brenner und der liebe Gott hier bei uns durchgeführt hat und mit uns darüber gesprochen hat. Und ich darf mich bedanken bei Eberhard Falke und bei Richard Kämmerlings für das engagierte Gespräch und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Abend.